Mission. Sonntagabend, 18 Uhr pünktlich. Die Weltraumaffen sind da. Und zum letzten Mal, wir sind die Guten. Ja, heute sind wir in einer kleinen Besetzung da. Abel ist in die Galaxie der Musik entfleucht für heute Abend und muss da als Botschafter der Weltraumaffen auftreten. Zum letzten Mal. Ach, verdammt, und jetzt habe ich auch noch den Stream auf. Ja, verdammt. Einmal mit Profis. Das ist, weil der Abel nicht da ist. Verdammt normal, da war ich so aufgeregt. Okay. Also, Abel nicht da, wir nur zu dritt. Und das heißt, das ist der Chris, der hier schon halb eingeblendet ist. Hallo. Und der Stapel. Einen wunderschönen guten Morgen. Und der Marsaffe hat heute das Weltraumaffenkleid an. Und ja, wir steigen gleich mal ein mit der Nachbereitung der US-Wahl. Das ist ja immer noch ein Thema, das dominant in den Medien herumhängt. Und Chris hat hier eine kleine, nette Geschichte rausgesucht. Ja, und zwar ist das mal wieder diese Lina oder wie auch immer sie sich hier nennt. Und zu der Frau muss man sagen, dass ihr nachgesagt wird, das Thema Feminismus in die Piratenpartei gebracht zu haben. Nochmal danke von meiner Seite, war eine super Sache, hast du ganz toll gemacht. Und ja, die versucht sich jetzt hier in Trump-Erklärung und jemand, der ihr hier folgt, belehrt sie da so ein bisschen, aber sie lässt sich nicht belehren. Es landet irgendwie immer auf, ja, aber Frauenhass und so weiter. Also, er schreibt hier ein paar Sachen, die ziemlich stimmen über Hillary Clinton und zu diesem Text, den sie da verlinkt hat. Der Text versucht, relevante Kritik mit massiv irrelevanter Kritik und schlichtem Nonsens manipulativ zu verschmelzen. Das kann man über viele Artikel in der jetzigen Medienlandschaft, gerade nach Trump, sagen. Ja. Bin ich sogar über alle. Also zumindest so von den eher linkeren Medien. Ja, sie will hier, dass er den Text teilweise ernst nimmt, dass es Quatsch ist. Ich nehme deine Einwände ernst, sobald ich den Eindruck habe, dass du auch den Text teilweise ernst nimmst. Das ist doch Quatsch. Also das ist doch einfach, so funktioniert es nicht zu diskutieren. So kommst du, entweder du teilst meine Meinung, zumindest grundsätzlich, oder ich rede nicht mit dir. Ist kein Weg, irgendwie gesellschaftlich voranzukommen. Ja. Nicht so wirklich, ne? Ach ja. Du argumentierst genauso einseitig. Ja. Sie will eigentlich nicht mal mit ihm reden, wirft ihm aber Einseitigkeit vor, oder was? Das ist alles. Ja, wenn du halt nicht deren Meinung bist, dann ist das ja einseitig. Da hast du dich ja noch nicht genug beschäftigt. Wenn du nicht zu dem Schluss kommst, zu dem ich gekommen bin, bist du nicht klug genug. Ja, das ist wieder mal so typisch deutsche Journalisten. Ich glaube, dir fehlt das Bildungsniveau, um dich mit mir zu unterhalten. Ne? Grüße an Herrn Hubert und an die Tante vom ZDF. Aber was hat diese Nina jetzt nochmal für eine Bedeutung wirklich? Ist sie... Keine Ahnung, sie ist irgendeine Philosophin. Eine Philosophin, okay. So steht das zumindest in ihrer Beschreibung irgendwie. Ja, und auf der Seite von Digital Courage, auf der Unterseite Feminismus, also Digital Courage ist ja diese NGO, die sich mit Internetfreiheit beschäftigt und diesen Big Brother Award vergibt. Die haben so eine Unterseite Feminismus und auf dieser Unterseite da wird ja unter anderem behauptet, dass diese Dame, die da auch Mitglied ist, das Thema Feminismus in die Piratenpartei eingebracht hätte. Progressive Plattform. Progressive Plattform, genau. Warum ich auf deine teilweise richtigen Argumente nicht eingehe, habe ich erläutert. Oh Gott, und sowas will eine Philosophin sein. So macht man sich's leicht. Ja, ich habe mit dir auch irgendwann mal gestritten. Das war irgendwie Anfang diesen Jahres. Was war denn da nochmal für ein Kram? Ach ja, diese Silvesternachtgeschichte. Da wollte sie mich dann belehren, dass ja die Männer da die Frauen nicht geschützt hätten. Und irgend so ein Kram. Haben sie ja auch nicht, aber es gibt ja gute Gründe dafür, ne? Ja. Ich meine, wenn da 20 Typen sind, die irgendwie scheinbar offensichtlich aggressiv sind und ja gut, da machst du halt nicht ganz so viel, ne? Ja, sie wollte das ein bisschen so hinschieben, als hätten die das ja dann gut gefunden, sozusagen unterstützt. Deswegen, ja, was wäre denn passiert? Stell man sich doch mal vor, das hätte in Deutschland so funktioniert, dass es kommt zu den ersten Übergriffen und dann rotten sich irgendwie die Männer zusammen und prügeln die von den Frauen weg. Was wäre denn dann passiert, liebe Social Justice Warriors? Dann hätten wir sowas wie Bautzen gehabt. Dann hätte es geheißen, oh Gott, Gewalt gegen Flüchtlinge auf der Domplatte, die wollten nur mitfeiern und dann sind die brutal angegriffen worden. Das wäre nämlich passiert. Wir haben doch gesehen, wie zaghaft die Polizei über die Sachen jetzt schon berichtet hat. Und wäre sowas passiert, wäre es garantiert ein super Ausweg gewesen. Da hätte man nämlich alles schön auf die Nazis in Deutschland schieben können. Ja, das hier ist weiter Trump. Ja, das. Der Artikel wirft ein bisschen Schlaglicht darauf, dass der Sexismus halt, der gegenüber Hillary ständig beklagt wird, jetzt gegenüber Donald Trumps Gattin Melania halt einfach unter den Tisch fallen gelassen wird. Also und im Gegenteil, die feministischen Kolumnistinnen und sogenannte Comedians übertreffen sich gegenseitig, sich über die Frau lustig zu machen und gerade auch ihre Lebensentscheidungen ins Lächerliche und in die Richtung Prostitution zu ziehen und so. Also was andersrum natürlich sofort einen Aufschrei produzieren würde. Überrascht. Das war ja auch ganz lustig mit anzusehen, wie viele von diesen selbsternannten Feministen da auch diese Bilder von der Frau bei Twitter und so verteilt haben. Nach dem Motto, hier, guck mal, die ist jetzt First Lady. Nach dem Motto, Die Flexibilität in der Deutung des weiblichen Körpers verrät viel über die Enge des feministischen Frauenbilds westlicher Gesellschaften. Da können wir dann auch wieder schauen, ne? Dieser ganze Slutwalk-Gedanke ist natürlich feministisch, aber wenn Frauen das irgendwie freiwillig machen und Männer dabei zugucken und das vielleicht dann auch gut finden, dann ist es nicht mehr feministisch. Und ja. So ein System, das nur mit so viel Doppelmoral funktioniert, funktioniert eigentlich gar nicht. Okay, der Marek ist heute alleine hier, oder was? Ja. Soll ich jetzt den Emil machen und sagen, wie ist das? Was sagt der? Finde ich gut. Finde ich gut, ja. Es hilft nicht, Melania Trump verächtlich zu machen. Das denke ich auch, genauso wie es nicht geholfen hat, irgendwie vor der Wahl die ganzen Leute, die zu Trump tendiert haben, verächtlich zu machen. Die Revolution an der Wahlurne. Ja, das ist hier, war ja auch ganz interessant. Hier geht es um diesen Jeff Sessions. Und da wurde ja dann behauptet, dass er ein Rassist ist. Und dieser Autor hier von Axel des Guten, der sagt hier halt eben, dass er hier zahlreiche Prozesse geführt hat, um gegen die Rassentrennung an den Schulen zu beenden und auch quasi diesen ganzen Ku Klux Klan aus dem Staat weggekriegt hat mit so einem Prozess. wo er hier der Staatsanwalt wahrscheinlich war. Dieser Jeff Sessions. Ja, das ist ja auch bei dieser Breitbart-Geschichte haben die Leute ja ein ganzes Stück zurückgerudert, jetzt nachdem sie mal auf die Fakten, die wir ja schon letzte Woche hatten, wie das halt ist bei Breitbart halt den Rassismus, den sie suchen, so nicht gibt. Hast du denn da schon was von den normalen Medien gelesen? Also nee, aber dass du weißt doch, dass das ein Kriegsstrom ist, der irgendwie braucht. Ich glaube eher, das wird ignoriert. Über den Ku Klux Klan soll er gesagt haben, ich fand sie ganz okay, bis ich erfuhr, dass sie Marihuana rauchen. Ja, ob das jetzt was ist, was mir den Mann sympathisch machen soll? Naja, das stand im Spiegel. Das habe ich auch woanders schon irgendwo gehört von irgendwelchen Talkshow-Leuten die Woche über. Und über Spiegel Online soll einmal jemand gesagt haben, dass man erst weiß, ob das Marihuana zu stark war, dass sie geraucht haben, wenn man die Artikel zu lesen bekommt. Okay. Der Chat sagt, man hört mich doppelt wieder. Teilweise höre ich dich auch doppelt. Ich glaube, das kommt vom Stapel. Ja, das ist die kleine Komödie der letzten Woche, die aber eigentlich auch schon wieder zu Ende ist. Ja, das, die Überschrift sagt es ja eigentlich schon. Die SPD hat über eine Agentur gegen Geld das Treffen mit Ministern vermittelt. Kann man jetzt ganz normal finden heutzutage, wo alles eine Ware ist. Kann man aber auch nicht so gut finden. Inzwischen ist die SPD auch zurückgerudert und das Programm, das Land auf Land ab rennt, Sozi genannt worden ist, existiert nicht mehr. Ist eigentlich schade. Haben auch viele Leute auf Twitter geschrieben, sie hätten gerne noch was fürs Schrottwichteln gehabt zum Beispiel. Wenn man dann Ralf Stegner zu Hause hat, weil der Kollege irgendwie eine lustige Idee hatte, ist sicher ganz nett. Ja. Aber so ein Heiko Maas für eine Geburtstagsparty? Also da möchte ich eigentlich nicht eingeladen werden, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn das die Attraktion einer Geburtstagsparty ist. Brauchst du ihn als Lektor, damit er schon mal durch dein Buch gucken kann, was davon Hate Speech wird. Das ist natürlich gut, da hast du einen Vorteil. Du. Das aber ist eine gute Idee. Ja. Oder gleich die ganze Taskforce. Jetzt höre ich mich auch wieder doppelt, verdammt. So wie mit den Ablassbriefen, da sparst du dir dann ein bisschen Fegefeuer, wenn du den mal drüber gucken lässt. Oder Untersuchung. Wahrscheinlich, ja. Ja, hier möchte jemand das Recht erstreiten, als genderneutraler Athlet anzutreten. Es geht hier um einen Marathon. Ja, das ist so unter der Abteilung Social Justice Warriors International. Ich verstehe nicht ganz, was der Blödsinn soll. Also, dann sollen sie vielleicht einfach, können wir nicht dann eine Snowflake-Kategorie bei den Olympischen Spielen haben, wo die Snowflakes dann untereinander um Medaillen irgendwie aus Alu, Blech und Zinn oder so kämpfen. Ich weiß es nicht, aber was soll dieser Blödsinn? Das ist eine biologisch klare Geschichte im Sport. Männer sind nun mal, wenn sie trainieren, einfach die Stärkeren. Und da jetzt irgendwie das aufzubrechen, fände ich unfair gegenüber allen anderen Athleten. Nur weil da jemand meint, er kann sich nicht entscheiden. Ich finde das falsch. Also das verändert den Sport wieder in einer Weise, das geht so in Richtung Teilnahmeurkunden für alle und da habe ich einfach keinen Bock drauf. Außerdem sagt er, der wäre non-binary. Ja, aber dann wirst du... Dann wirst du das letztendlich so haben, dass in der Non-Binary-Kategorie die Männer gewinnen, in den Männerkategorien natürlich die Männer gewinnen und ja. Ja. Also. Für der ganze Zauber. Ja, zumal es halt 0,5% der Weltbevölkerung, wenn es hochkommt, betrifft. Ja. Also, ich glaube, da gibt es noch mehr Schneeflocken, die sich dann Non-Binary nennen. Das sind 0,5%. Außerdem bin ich dafür, dass dann auch Geparden damit laufen, damit das nicht so spezifisch ist. Ja, finde ich auch gut. Und Nilpferde beim Ringen mitmachen. Ja, oder Kängurus beim Boxen. Ja, genau. Ja, der Independent beschert uns die Erkenntnis, wenn du gegen den Internationalen Männertag bist, bist du kein echter Feminist. Ja. Das ist überraschend, ne? Ist überraschend, ja. Ja, das steht ja schon oben in der Zusammenfassung auch so ein bisschen drin. Feministen können nicht darauf bestehen, dass die Probleme, denen Frauen gegenüberstehen, ernst genommen werden, wenn sie sich so sehr anstrengen, um sich über Männerrechtler praktisch lustig zu machen, die zum Beispiel männliche Selbstmordraten diskutieren wollen. Das ist widersprüchlich und unfair gegenüber denen, die jemanden wegen einem Selbstmord verloren haben. Und das bin ich seit langem mal wieder bereit, einen Absatz in der Zeitung, der nicht von Don Alfonso stammt, einfach zu unterschreiben. Das stimmt einfach, es ist unfair. Ja, definitiv. Und ja, finde ich schon mal gut, dass das zumindest hier und da mal nicht so wie bei uns ist es ja so, es ist Männertag, ist ja mehr so, läuft ja unter Brader. Im Gegensatz zu, wenn Frauentage sind, wie was weiß ich, dieser scheiß Equal Pay Day oder irgend so ein Mist, Tag der Frau halt, da wird dann in jedem Mediending ein Fass aufgemacht. Ja, was ich noch gar nicht wusste, ist, dass wir da gar nicht mitmachen bei dem Kram. Also Deutschland nimmt gar nicht teil an diesem komischen Tag. Also jetzt am Männertag. Ja, toll, oder? Super. Ja. To be a feminist is to believe that women have the same rights as a man. No more, no less. Punkt. Also, wie gesagt, der Artikel, bin ich echt froh, dass sowas meiner Mainstream-Zeitung drinsteht. Ja, war das nicht diese Zeitung, das war die, ne, die irgendwann mal getitelt hat, dass weiße Leute nicht mehr die Führung an irgendwelchen Universitätsdingen übernehmen dürfen? Das war der Independent, ja. Aber das Ding war auch nur irgendwie 2 Stunden online und dann war das schon direkt wieder runter. Das zeigt, dass es zumindest noch verschiedene Denkströmungen in manchen Redaktionen gibt. Ja, die Jessica Brown hier, mal gucken, wo die sich sonst so beschäftigt. Ich sehe Nigel Farage. Fidel. Ja, das ist jetzt der Ken Livingston-Typ. Über den haben sich Sargon und Louis Levaux gestern irgendwie unterhalten. Die haben so einen Stream gemacht. Das war irgendwie mal der Bürgermeister von London und der redet jetzt irgendwelches sowas Zeug. Den hatten sie da auch, wo er so glücklich guckt, dass irgendwelche Kameras da sind und ihm einer Mikro hinhält. So nach dem Motto, ich bin interessant, Leute interessieren sich für mich. Naja, komm, ist ein alter Mann. Der will halt nochmal ein bisschen Spaß haben mit seinen 90 oder was. Bevor er den Castro macht. Ja, aber sie scheint schon so ein bisschen MRA-mäßig unterwegs zu sein. Ja, ah ja. Ja, echt Schlimmes gesehen, ja. Jetzt kommen wir zum kleinen Gamergate-Unterpunkt, der fast jede Woche sich reinschleicht. Hier haben wir Mord in der virtuellen Realität sollte illegal sein. Ne? Also wenn ihr euch auf irgendwie Call of Duty VR gefreut habt und so, freut euch nicht zu früh. Die Social Justice Warriors haben das Ganze ins Ziel genommen, weil es ist ja... Ja. Call of Duty ist ja eine Kriegshandlung. Da ist das ja wieder... Soldaten sind Mord. Mörder, weißt du doch. Ja, denn da ist das dann aber kein Mord, da ist ja eine Kriegshandlung. Ja, aber ich glaube trotzdem, wenn man den Artikel so liest, dass es schon darum geht, halt insgesamt die Tötung zu ächten. Das ist halt so ein typischer, denkt doch bitte mal jemand an die Kinder. This is not the argument of a killjoy. Also es ist nicht, ich bin kein Spielverderber oder so, ich will euch nicht den Spaß verderben, das habe ich auch schon mal von irgendwem gehört. Mhm. Ja, aber ja, hier Crime Rates in den Vereinigten Staaten sind gefallen, obwohl Filme und Videos für Videospiele populärer geworden sind. Immerhin versucht derjenige ein bisschen so zu übertünchen, dass er schon oben in der Überschrift ja gesagt hat, er will es eigentlich verbieten. Ja. Plato, Rousseau, also werden die großen Namen vorgeführt. Und am Ende kommt er halt dann wieder auf das Sarkisian-Argument zurück. Ja? Wenn du das konsumierst und gerade wenn du es halt so intensiv konsumierst wie in virtueller Realität, dann ist das schrecklich und verroht die Gesellschaft. Und ja. Wir müssen uns die psychologischen... Training ourselves in cruelty. Ja, genau. Ich glaube auch at normalizing aggression unbedingt. Ja, also sind die gleichen Geschichten. Also wir müssen uns das bei jedem Medium neu anhören, weil es irgendwie, die wachsen halt auch irgendwie nach, die Leute, die glauben, dass das so eine direkte Beeinflussung ist. Ich meine, ich bin einer der friedlichsten Menschen sozusagen. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal mit körperlicher Gewalt zu tun hatte in meinem Leben. Da war ich, das ist einmal mindestens 20, 25 Jahre her. Und fuck, ich spiele ständig irgendwelche gewalttätigen Videospiele. Was soll der Blödsinn? Es macht mich nicht zu einem Killer, einem Mörder oder einem Schläger. Ja. Jetzt kommt mein Lieblingspart im heutigen Stream. Gewalt ist keine Meinung. Der super tolle internationale Tag gegen Gewalt gegen Frauen, weil Männer egal sind. Und das ist hier der Kram, was die Grünen dazu schreiben, die natürlich hier sofort wieder auf das Thema Hate Speech kommen. Weil ja auch Gewalt gegen Frauen, das ist ja so ein Sammelbegriff, wie wir mittlerweile wissen, dank so Sachen wie der Istanbul-Konvention, vom Europarat und diesen ganzen Kram. Als Gewalt gegen Frauen ist ja alles zu verstehen, was Frauen in irgendeiner Art und Weise benachteiligt oder halt eben nicht zu ihren Gunsten ist. Das ist alles Gewalt und das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe natürlich, diese ganze Gewalt zu beenden. Und in dieser Tradition ist ja auch dieser Kram. Was sie hier schreiben, wieder mit dieser Guardian-Geschichte von wegen, oh, so viele Kommentare beim Guardian waren gegen Frauen, viel mehr als gegen Männer. Ja, wo Jessica Valenti da schreibt ihren Bullshit. Ja, allein die wird die Quote wahrscheinlich hochtreiben. Ja, eben, ne? Ja. Ja, und wieder diese ganzen Behauptungen, es ginge darum, Frauen mundtot zu machen. Wo sind die denn, die Frauen, die sich zurückgezogen haben? Wo sind die denn? Zeigt mir doch mal bitte mit Datum. Vorher haben sie sich engagiert und jetzt gibt es die nicht mehr. Zeigt mir die mal. Ja, die sind alle so mutig, die schaffen das ja schon. Aber wenn das jetzt natürlich noch schlimmer wird, das Problem, dann könnte es eventuell Probleme geben. Und was mir am meisten auf den Sack geht, ist das mit der Gewalt. Gewalt im Netz. Das ist so ein gehirngewaschener Begriff. Gewalt im Netz ist grundsätzlich erstmal nicht möglich, weil wir Gewalt von so Sachen wie Beleidigungen und sowas eigentlich trennen und das mit einem guten Grund. Und das ständig hier, digitale Gewalt, was soll denn das für ein Kackdreck sein? Gewalt aus Einsen und Nullen oder was? Ja. 01101. Oh, das nimmst du zurück. Niemals. Das ist doch echt. Hirnfall. Ja, die Leute sind da so weit. Es ist schon hier strukturell und tief verwurzelter Sexismus in der Gesellschaft. Schreibt eine Partei, die im Bundestag sitzt, die belehrt uns hier, was hier strukturell ist in der Gesellschaft und tief verwurzelt, weil die ja da auch überhaupt gar keinen Einfluss drauf haben, was hier strukturell ist. Besonders häufig trifft es Feministinnen, ja. Vielleicht, weil es sexistische Arschlochkinder sind. Entschuldigung. Ja. Nee, also das vielleicht nimmst du zurück. Okay, weil es sexistische Arschlochkinder sind. Und weil sie halt auch low-hanging fruit sind. Es tut mir leid. Also so Leute wie Uschi oder Anne sind halt auch einfach so leicht zu widerlegen und so leicht zu debanken, siehe Oktoberfest oder so ein Mist. Oh, es ist einfach zu einfach. Wären die ein bisschen, wie hat der Donners gesagt, er hätte gerne irgendwie eine gut aussehende, schlaue Feministin als Gegner zur Abwechslung. Das würde mir auch mal gefallen. Und auch ein bisschen bösartig, glaube ich. Ja, genau. Wollte haben. Ja. Hast du gerade behauptet, ihre Früchte würden hängen? Das ist Gewalt. Hä, kommt im Alter automatisch. Oh Mann. Sank für sie das Niveau. Naja, ich hätte es nicht gesagt. Es war Wahrsache. Ethische Standards. Schon im Chat wird mir sexuelle, digitale Gewalt angedroht. Jetzt hört es aber auf. Vor allem hier ethisch, ne? Das sind die mit der Ethik hier. Definitiv. Die einen Shitstorm über Leute hereinbrechen lassen, die für Ethik waren. Die mit den ethischen Standards hier. Das Netz ist kein rechtsfreier Raum. Deswegen Gesetze ändern. Ja, der sogenannte Brüderle-Beschluss muss endlich in die Parlamente eingebracht werden, dass wer Hasskampagnen im Internet lostritt, dass der mit Verbannung nach Sibirien bestraft wird. Oder jede Menge Holz vor der Hütte stapeln muss. Ja. Zivilgesellschaft. Oder die ganzen tiefhängenden Früchte ernten muss im Herbst. Aufgabe der Politik ist es, die Zivilgesellschaft im Netz zu stärken. Okay. Dann gibt uns die Möglichkeit, gegen scheiß Feministen gegenreden zu dürfen, anstelle die ganze Zeit irgendwie diese Nicht-Zivilgesellschaft zu schützen. Ja. Irgendwie schon. Und seit wann ist die Aufgabe wir sind doch Politik, die Zivilgesellschaft im Netz zu stärken? Die Politik sollte sich ein ganzes Stück weiter raushalten. Dazu gehören geeignete Meldewege für Hate Speech und demokratische Strukturen. Dazu gehören demokratische Strukturen und geeignete Meldewege für Hate Speech. Die meinen dann wahrscheinlich so Komitees, die das abnicken. So, das ist Hate Speech. Jawohl, wer ist dafür? Die werden paritätisch besetzt aus den Regierungsparteien und dann geht es schon. Nee, das machen dann, ach, Politik darf das doch nicht machen. Das machen dann die super tollen NGOs aus der Zivilgesellschaft. Dazu gehören geeignete Meldewege für demokratische Strukturen. Genau. So wird ein Satz draus. What? Endlich. Demokratie geht gar nicht. Stonk! Dazu gehören geeignete Meldewege für Hate-Demokratie. Für Hate-Strukturen. Herr Stegner, bitte. Herr Stegner. Plattformen in die Pflicht nehmen. Alles kleine Volker Kauders hier bei den Grünen. 50.000 mindestens, wenn sie nicht schnell genug löschen. Das war auch hier, das ist auch der Spruch von diesen ganzen Zensoren und Heinis, über die man sich jahrelang aufgeregt hat. Das nennt sich kein rechtsfreier Raum. Ich finde es so bescheuert. Die wenn, Kunst ist kein rechtsfreier Raum. Wenn mir jemand sagt, im wirklichen Leben, also wenn mich irgendjemand beleidigt, also mir irgendeine Beleidigung an den Kopf knallt, na, dann muss keiner aktiv werden, solange ich nicht zur Polizei gehe und sage, der hat das und das gemacht. Warum zum Geier sollten die vorher losgehen und irgendwelche Leute, irgendwelche Sachen löschen, wenn sich keiner beschwert? Was soll das? Ich verstehe es nicht. Ja, die werden das ja wahrscheinlich schon haben, dass es erst ist, wenn sich einer beschwert, aber halt einer von diesen Leuten da sich beschwert, bei Sachen, die nicht notwendigerweise überhaupt irgendwas Schlimmes sind. Und auch was Beleidigung angeht, halt eben, das ist mir auch schon viel zu schwammig eigentlich. Also, da kann ja auch alles Mögliche mich beleidigen, lauter Sachen, die andere Leute nicht beleidigen. Und jo. Dafür gibt es bestimmt auch andere Sachen, die mich nicht beleidigen, die aber andere Leute beleidigen. Und von daher finde ich das auch schon. Ja, ich meine jetzt einfach, das Netz ist kein rechtsfreier Raum. Ne? Steht da ja. Wenn das Recht findet aber erst Anwendung, sobald sich jemand darüber beschwert, und wenn sich 5 Leute über, keine Ahnung, darüber beschweren, dass sie Arschloch genannt werden, sich aber 500 nicht darüber beschweren, über jeweils einzelne Fälle, dann werden auch nur die 5 werden auch nur diese 5 Vorfälle von Arschloch genannt werden, irgendwie verhandelt oder bestraft. Man muss nicht im Vorfeld das Wort Arschloch verbieten. Oder einfach generell sagen, oh, du hast Arschloch gesagt, das müssen wir direkt verknacken. Ich verstehe nicht, was Sie für eine Rechtsvorstellung haben. Ja, aber ja, diese Verknüpfungen hier in diesem Satz sind halt auch Quatsch. Also es ist halt nicht das Gleiche. Beleidigung ist nicht das Gleiche wie üble Nachrede oder Nötigung. Und Bedrohung ist auch nochmal was anderes. Das ist auch ein bisschen, ich meine, klar, im Gamergate kennen wir das natürlich sowieso, wie weit dieser Begriff Bedrohung gefasst sein wird. Kann, wenn das die richtigen Leute irgendwie sind, die da Fainting Couch-mäßig durch die Gegend rennen und sagen, oh, hier hat jemand mit mir geredet, Ed, mein Name, und er hat gesagt, was soll das, was du da gerade gesagt hast, ich fühle mich bedroht. Und auch der letzte Satz hier, typischer Schwachsinnsatz. Wer Gewalt gegen Frauen entschieden entgegentreten will, muss dies auch im virtuellen Raum tun. Aber im virtuellen Raum, wie ich ja vorher schon mal ausgeführt habe, gibt es keine Gewalt, und dementsprechend außerdem gibt es genug Leute, die auch Beleidigung und Verleumdung, üble Nachrede, Nötigung, Bedrohung natürlich nur ein Problem sind, wenn sie Frauen betreffen. Mhm. Ja. Aber wer will schon das Böse in den eigenen Kindern sehen, um nochmal diesen Artikel von vor ein paar Wochen zu zitieren, ne? Über die kleinen Söhne von der Feministin. Oh Gott. Ja, was denn dazu gab es diese Geschichte hier, also ich habe nur diesen Artikel von der Welt gesehen, also es kann sein, dass es noch mehr dazu gab, aber auch das ist wieder so ein Ding, was normalerweise, das wäre eigentlich mal ein Aufschrei wert. Tja. Aber ja, da wird wahrscheinlich nichts passieren. Jedenfalls haben die hier einen Typen regelrecht gefoltert, weil ein Mädchen gesagt hat, dass er sie vergewaltigt hat. Und die haben, ja, sind dann da, haben erst von ihm abgelassen, als sie irgendwie gehört haben, dass irgendwer kommt, Passant, der das vielleicht sehen kann, was sie da machen. Ansonsten hätte ihn wahrscheinlich zu Tode gequält oder so. Ja, ja, was ich an dieser Story so krass finde, ist eigentlich, also sie hat ihn jetzt beschuldigt, ne? Sie vergewaltigt zu haben vor ihren Freunden. Dann haben die irgendwelche Pläne geschmiedet, wie sie das, wie sie sich an ihm in Anführungsstrichen rächen können. Und sie hat aber zu keinem Zeitpunkt dann gesagt, so, nee, Leute, das habe ich jetzt erfunden. Also ihr, dass sie dann halt, also ihr war es wichtiger, vor ihren Freunden nicht zuzugeben, dass sie das Ganze erfunden hat, als ja diesem Treiben da Einhalt zu gebieten. Das fand ich schon krass. Also, ich meine, die haben ihn stranguliert und angezündet, glaube ich. Kann das? Mit einem Teppichmesser an ihn rumgeschnitten. Also. Ja. Und ja. Und zwar noch hinterhältig, ne? Also sie hat den wohl wieder zu sich gelockt und ihn damit Pfefferspray ausgenockt, damit die anderen ihn überwältigen können. Ja. Gegen Kopf getreten, zwischen die Beine, Zigaretten auf der Haut ausgedrückt, mit erhitzten, scharfkantigen Getränkedosen und Teppichmesser gequält. Und sie hätte nur sagen können, hey Leute, ich habe das erfunden, hört damit auf. Ich habe ihm gesagt, dass ich ihn nicht gehen lassen könne, weil er ja sofort zur Polizei rennen würde, erklärte die 17-Jährige den Richtern. Einer der Mitangeklagten habe dann gesagt, das muss jetzt hier zu Ende gebracht werden. Ja. Ja, und dann haben sie versucht, ihn zu erwürgen. 3 Liter Blut verloren. Da, was für Arschlöcher. Vielleicht bin ich doch zu lax, was die gewalttätigen Videospiele angeht. Die sind sicher schuld gewesen. Ich erinnere mich noch genau, dass es die Szene gab es doch auch in Murder, Quail, Death Kill 3, oder? Ja, also auf jeden Fall, das ist halt die logische Konsequenz aus dieser ganzen, es ist eine Rape-Culture, alle Leute kommen ungeschoren davon, ne? So nach dem Motto, man kann sich nicht drauf verlassen auf die Justiz, dass die Täter da auch bekommen, was sie verdienen. Das ist das, was man die ganze Zeit hört von den Frauenorganisationen und unseren Lieblingsfeministen. Dann kommt so was darum. Und listen and believe, glaubt den Opfern. Und das ist die logische Konsequenz davon. Und da kann mir keiner erzählen, dass das weit hergeholt ist oder so. Und das ist genau das, was ich kriege, wenn ich den Leuten sowas erzähle. Von früh bis spät. Richtig. Ja, diese Sache hier. ich muss mir auch mal diese Pressemitteilung hier angucken. Ja, auf jeden Fall, was ich ja schon mal gemerkt habe, also der eine oder andere weiß es wahrscheinlich schon, dass ich in Hannover wohne. Und es gab, wir hatten ja auch schon mal herausgefunden, dass in Hannover dieses Pilotprojekt vom Duluth-Modell gestartet wurde, also von dieser, also in Deutschland jetzt, von dieser Ansicht halt, dass es Männergewalt gibt und dieses alles Unterdrückungssysteme und diesen ganzen komischen Kram. Und diese fröhlich lächelnden Leute hier sind wahrscheinlich welche, die das hier mit machen, weil die nämlich bei mir in Hannover im Rathaus sitzen, dieser Verein. Und ja, die haben hier halt diesen Kram dahin geschmiert. Über 30 Organisationen, Vereine und Verbände in Hannover haben sich Anfang des Jahres zum Aktionsbündnis Stoppt sexualisierte Gewalt zusammengeschlossen. Herzlichen Glückwunsch. Gegen sexualisierte Gewalt gegen Frauen und gegen Rassismus einsetzt. Ja, tolle Kombination. Intersektionalität. Ja, Intersektionalität, ne? So nach dem Motto, so ja, aber bitte nur weiße Männer. Setzt sich gegen Alltagssexismus, eine sexistische Ansicht, welche Gewalt man verdammen sollte und Rassismus an. Der Grimacu hat das sehr schön letztens in einem Video zusammengefasst. Das ist auch so ein Gamergate-Urgestein, so ein Spieldesigner aus Großbritannien. Der hat gesagt, we have to curb stomp intersectionality for the sake of unity. Und das kann ich nur unterschreiben. Das heißt, wir müssen der Intersektionalität einen Rinnsteinkick verpassen, damit wir die Einheit unter den Menschen retten können, weil das ist einfach ein Spaltpilz. Mann, beherrsch dich selbst. Geil, ne? Was sagst du doch mal zu einer Frau, die knallt dir eine. Moslem, beherrsch dich selbst. Ja, das ist aber, aber gegen Rassismus. Ja, aber das würde sofort einen Aufschrei geben. Aber die Männer kann man ja, man darf nicht alle Muslime als Terroristen sehen, aber man kann ruhig alle Männer als Vergewaltiger sehen. Daran ist überhaupt nichts falsch. Oh Gott, ey. Ah. Man beherrscht sich selbst. Und auch wenn man meint, dass die Männer so die Herrscher in der Gesellschaft sind, dann schlägt dieser Satz gleich ganz anders. Ja, aber wenn wir Brüste sehen, dann sind wir nicht mehr Herr unserer Sinne, weißt du doch, Chris. Ja, ja, was ich meine Sinne schärfen sich dann. Das ist die Tatsache, wie die ganzen unterdrückten Frauen hier alle am Grinsen sind. Bei dieser Scheiße hier. Ja. Weißt du, als sie die Stolpersteine gemacht haben, fand ich das eine gute Idee, aber das hier ist einfach Blödsinn. Ich habe kein Problem damit, Gewalt gegen Frauen zu stoppen, absolut nicht. Ich finde einfach nur, man sollte dem nicht disproportional viel Aufmerksamkeit schenken. Man sollte Gewalt stoppen, Punkt, aus, ja. Ende, fuck. Genau. Ja, und auch das wird wahrscheinlich nicht gehen, weil das ja auch irgendwo Teil der menschlichen Natur ist. Ja, aber man sollte sie weitgehend eindämmen. Also das ist schon eine gute Sache. Und das ist völlig egal, gegen wen die sich richtet. Ja, aber kann man da auch gegen vorgehen, indem man irgendwelche bewusstseinsschaffenden Maßnahmen irgendwie macht, weil das beruht ja eigentlich auch schon wieder auf auf dieser Theorie, dass die Leute das ja nur nicht wissen, dass das alles schlecht ist. Und die guten Leute, die sagen denen das jetzt und dann sagen die, oh, ach so, na dann. Ja. Ich habe es mir auf jeden Fall noch nicht angeguckt, den Dreck, den sie da verzapft haben. Ich würde ja hingehen und dann erstmal blau übersprühen. Ja. Ja, eh, was soll das mit diesem Pink? Pinkifiziert ja, den Feminismus, oder was? Ich kapiere das sowieso nicht. Hier ist irgendwie mit Schwarz im Gange und das ist irgendwie Pink hier. Keine Ahnung. Das ist ein Fake. Ja. Photoshop. Wahrscheinlich haben sie es schon vorher drauf gedruckt und das war, da sollte dann jetzt hier nochmal irgendwie so den Anschein erwecken, dass sie das da drauf sprühen. Oder? Ich finde das auch so geil, also ja, wenn es um Feminismus gegangen wäre, hätten sie halt einfach auf den Boden gesprüht, weißt du? Und dieses mit dem Poster, das ist schon wieder so ein Kinderaktivismus. Nee, wir machen nichts kaputt, wir legen hier nur das Poster hin. Nein, heißt nein, keine Gewalt gegen Frauen, Mann beherrscht dich selbst. Mann beherrscht dich selbst, ey, fuck you. Ja, das ist der tollste Spruch. Fuck you. Ja, kommen wir noch mal der Lego-Braunkohle-Bagger. Den gibt es auch günstiger übrigens. Das hat unsere Linksbizarren. Ja, das ist aus der Abteilung, wenn du als Kind schon mit dem Lego-Bagger spielst, was machst du dann als Erwachsener mit der Umwelt? Ja. Ein Lego-Walfangschiff, das fände ich ehrlich gesagt noch ziemlich cool. Ja. Natürlich mit einer Wissenschaftler-Lego-Figur. Ja, auf jeden Fall behaupten die, dass man für 229,99 Euro seinen Kindern spielend beibringen kann, auf die Umwelt zu scheißen. Danke, Lego. Danke, Lego, ist auch so. Nach oben. Während die Aktivistin heldenhaft gegen den Braunkohleabbau im Hambacher Forst kämpfen. Heldenhaft, ja. Heldenhaft. Heldenhaft. Das klingt wie so eine. Das klingt wie damals. Die Geschichten, die Leute damals nach dem die gescheiterten. Es klingt wie Putsch. Die Wochenschau. Ja, nach dem gescheiterten Nazi-Putsch haben sie auch heldenhaft ihre Aktivisten begraben. Ey. Fickt euch. Ihr seid rotlackierte Nazis und ihr seid so humorlos. Das ist echt traurig. Die Kommentare sind auch gut. Und was ist so verkehrt daran? Mal abgesehen davon, dass das ein Spielzeug ist, wer sich das leisten kann, wird nach Bildungsgrad eh entweder BWL-Student oder Bullenschwein. Also ich lese das nur vor, das ist nicht meine Meinung. Nochmal, falls hier jemand. Ich kann ja auch Mitglied bei den Grünen werden oder bei sonstigen Parteien. Das war so eine Gruppe, die sich mit Wohlstandsproblemen beschäftigt und dann der Meinung ist, der Strom. Und unten ist so eine Art Guantanamo gibt es ja auch schon. Das Polizeiquartier auf der Gefängnisinsel. Na, wenn er da mal nicht irgendeinem Hoax aufgesessen ist. Ja, oder das Alcatraz darstellen könnte. Das ist auf jeden Fall Guantanamo. Das ist Guantanamo. Guck mal, der hat einen Bart und ist so unrasiert mit einem orangen Hemd. Ja, eindeutig. Das sieht auch aus wie Guantanamo. Ja, auch ganz Kuba besteht ja auch nur aus Guantanamo, wie man hier auf diesem Bild ja auch unweigerlich erkennen kann. Und der Fidel Castro, das war der Chefaufseher da. Ja. Von den Amerikanern. Und da ist Fidel in seinem Rennboot, Fidel in seinem Helikopter, Fidel in seinem Helikopter von hinten. Und hier werden Dissidenten irgendwie an der Flucht gehen. Das sind die fliehenden Verbrecher wahrscheinlich. Aber guck mal, da ist auch eine Frau mit bei, ist aber unrealistisch. Die kommt doch nicht ins Gefängnis. Frauen nehmen keine Gewalt an. Ich finde das schlimm, dass Frauen hier in so eine Rolle gedrängt werden. Ja. Immer dieser Sexismus. Immer werden Frauen negativ. Das ist Nazi-Grot, oder? Das kann man sicher irgendwie. Aber ich glaube, das hat die Frau gemacht hier. Ja, wir haben hier so einen Luftballon, mit dem wir ausbrechen können, aber da ist ein Loch drin. Kein Problem, ich heke das mal eben. Danke, Frauen. Ja, also für 79,99 im Weltraumaffenshop. Das Lego Guantanamo. Mina, Mina. Ja, Laser Uschi. Wie es niederfällt, ist das. Laser Uschi hat jetzt einen eigenen Newsletter angefangen. Den kann man auf der entsprechenden Webseite lesen oder man kann ihn abonnieren. Und was wir hier sehen, ist sozusagen ihre Kurzbiografie. Natürlich kommt sie nicht umhin, ihren Doktor in Netzwerktheorie zu erwähnen. Und um Netzwerktheorie geht es auch genau in diesem relativ oberflächlichen, ich weiß nicht, es sind 300 Worte oder so. Ich weiß nicht, ob man es wirklich einen Artikel nennen will oder die Hälfte davon. Natürlich kommt sie nicht über den ersten Absatz, ohne Fernsehserien zu erwähnen. Das ist ja eigentlich ihr gesamter Kosmos, so mehr oder weniger. So, wenn man ihren Kram liest. Und natürlich geht es dann um Trump. Und dass der starken Support von Neonazi-Netzwerken offline und online bekommen hat. Ja. Und während das halt jetzt Wirklichkeit ist, seufzen die Soziologen, Aktivisten und anderen Experten frustriert über ihre vorher in den Wind geschlagenen Warnungen. Ist es nicht? Es ist schon traurig. Ja. How could we let this happen? Wie konnten wir das geschehen lassen, wird oft gefragt. Und mehr noch, heute wird verzweifelt hinzugefügt. Wie schaffen wir das, dass es nicht noch schlimmer wird? Also es ist so ein reines Null-Informationswert. Wir sehen hier jemanden, der halt von Trump irgendwie getriggert ist. Das ist okay, hatten wir jetzt auch schon. Aber dann kommt unten kommt der Aufruf. Ja? Nazis. Ja? Nazis, fuck Nazis. Um die Nazis erfolgreich zu fucken, muss man die oft schwierige Unterscheidung zwischen Konservativen und Nazis machen, zwischen Regression und Auslöschung. Ja. Also sie plädiert dafür. Das ist schon gut hier, diese Erhöhung von sich selber. Ne? Die anderen sind alles Nazis und das ist dann hier, I believe it's important for every morally uncorrupt, ethically firm and empathy capable person in society. Mit anderen Worten, sie mit ihrer Clique oppose and fight Nazis wherever possible. Mit anderen Worten, Leute, die mir nicht zustimmen. Ja, dieser Zusatz, der wirkt dann so ein bisschen wie, wir müssen aufpassen, dass die Konservativen halt irgendwie warmes Wasser haben im Lager oder so. Und deshalb nennen wir sie ja auch Feminazis. Wir reden ja gegen euch. Networks are important. Also nochmal, ne, sie hat ja ihren Doktor gemacht über ein Netzwerk und das wird auch gleich nochmal auch durchgekaut im letzten. Also ich verstehe den Sinn nicht, um es kurz zu machen. Ich weiß nicht genau. Klar, das ist so eine Art Aufmacher. I want to empower my readers through understanding. Ey, Mädchen, wer sich schon mal was von dir angehört hat, wen willst du empowern? Drittklässler? Echt, dein Niveau ist so niedrig. Und das ist du hast Understanding wahrscheinlich in zwei Wörtern oder so. Also quasi unterstehen, nicht verstehen, sondern also weniger als normal. Ich bin wahnsinnig gespannt auf die zweite Ausgabe. So, without further ado, here's a newsletter about networks, finde ich auch toll. Weil dann kommt nämlich nichts mehr. Without further ado. Ja, aber ihr könnt es alle abonnieren. Oder ihr könnt auch kommentieren und sie bittet auch darum, dass der Blog geshared wird und so. Will ich natürlich nicht im Weg stehen. Wenn euch das gefällt, macht das alles. Ja, aber nur wenn ihr moralisch unkorrupt und ethically firm seid und empathy capable, bitte. Ja, also in anderen Worten, keine Nazis und keine Feministen. Böse. Ja, im Prinzip schon, aber was da wie das mit der Selbst, dem Selbstbild ist. Ja, Frau Kahane ist mal wieder auf Tour. Dieses Mal im Bundestag. Und da sitzt sie bei einer Veranstaltung von den Grünen. An allem sind die Juden und die Radfahrer schuld, in Anführungsstrichen. Und dann Antisemitismus in Deutschland. Hm. Das ist ja irgendwie schon Standard mittlerweile bei den Grünen, dass man da so ein paar Sachen durcheinander wirft, um da irgendwas aufzubauen. Also als ich da ja mal im Bundestag war, bei diesem Fachgespräch von denen, da ging es ja um... Mir fällt gerade irgendwie so völlig zusammenhanglos ein, dass Adolf Hitler Crystal Meth genommen hat. Egal, weiter. Da ging es um Homophobie und Antifeminismus, die auch zwei Themen sind, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Aber in dem Kopf von den Grünen ist das halt so. Genauso wie dann hier, wenn man sich Frau Kahane einlädt. Also wenn mich einer nach einem Grund für möglichen Grund für Antisemitismus in Deutschland fragt, dann würde ich sagen Frau Kahane. Aber in diesem Zusammenhang werden sie das sicherlich nicht hergestellt haben. Toiletten, das ist mal was. Ja. Muss man noch viel mehr sagen, als nur diesen Satz einzublenden? Ja, Frauenurinale sparen auf jeden Fall jede Menge Platz. Und die Schlangen vor den Toiletten werden kürzer. Meinst praktisch wäre das. Ja. Sofern die Frauenurinale von den Frauen dann auch angenommen werden und benutzt werden. Ja, das wird ja bestimmt wahrscheinlich. Dass ich meine, die neue Studentenvertretung der Universität Bielefeld. Und da will mir noch mal einer sagen, Social Justice Warriors sind in Deutschland kein Problem, weil das schon an die Hochschule Bielefeld vorgedrungen ist. Die wirklich im Nirgendwo, wo keiner hin will, selbst da sitzen die schon. Ey. Genau, es gibt noch nicht mal die Stadt Bielefeld, aber es sind schon Social Justice Warriors da. Nee, ach, ich wollte gar nicht diese, also ich meine, wer da schon mal war, weiß, wie traurig das da ist. Ja, für Florian Grün vom CDU-Ableger RCDS sind die Unisex-Toiletten blanker Unsinn. Das macht mir immer wieder Angst, wenn es die Leute sind, deren Meinung ich vorher komplett ignoriert hätte, einfach aus ideologischer Verbohrtheit, ja, wenn die mir heute am besten gefallen. Traurig. Als ich den Dingens gemacht habe, hier den politischen Kompass-Test, da habe ich ehrlich gesagt befürchtet, dass ich deutlich weiter rechts landen würde, aber, ne? Ja, das hat mich auch gewundert. Vielleicht sind die meisten Rechten gar nicht so rechts. Okay. Im Chat wird gefragt, wie das mit den Urinalen funktioniert. Ich habe hier mal ein Bild, das könntest du einblenden, Chris. Ich habe es in den Chat gepostet. Ja. Okay. Also es ist im Endeffekt so ein Stück, was vorsteht, wo man dann drüber steht, anstatt dass man was reinhält. Hätte ich mir jetzt, ja. Okay, wenn Frauen das wollen wegen mir, sollen sie die Dinger einbauen. Also, aber wollen Frauen das? Ist die andere Frage. Ich würde eins einbauen und mal gucken, wie es angenommen wird. Bevor da wieder für 100.000 irgendwelche Studierendenklos gebaut werden. Da gibt es sicher schlimmere Baustellen an deutschen Unis, wo Geld rein müsste, als unbedingt jetzt dieses Experiment zu finanzieren. Weil es geht ja auch so, wie es ist. Oder ich weiß ja nicht, ihr Chat, weibliche Zuschauer, wollt ihr Urinellas? Wie sieht's aus? Sagt was, Leonie, Lena, Manuela, wollt ihr Urinellas? Das wird jetzt auf jeden Fall eine repräsentative Umfrage. Ja, auf jeden Fall. Aber direkter kann man ja jetzt zumindest nicht mal so eine Stichprobenrückmeldung kriegen. Ne? Ja, willst du sowas? Genau das haben wir gerade gefragt. Du musst das beantworten, nicht Gegenfragen stellen. Okay, Manuela sagt schon mal nein. Leonie Schimanski sagt okay, das niemals. Nein, also okay, sieht nach einheitlicher Ablehnung aus bei den Damen im Chat. Gut. Aber wenn man jetzt hier noch so ein Pflänzchen hinstellt oder so. Aber hygienisch sieht das für mich halt auch nicht aus, was da passiert. Ich hab da noch ein Urinal-Ding in den Chat gepostet. Das sieht nicht ganz so pilzverseucht aus. Ah, okay. Ja, das sieht einleuchtender aus. Aber ist das jetzt wirklich so anders, als auf ein normales Klo zu gehen, dass das den Kick bei der Zeit bringt und so? Also. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, also insgesamt würde ich sagen, es gibt wichtigere Baustellen auf deutschen Universitätsgeländen als das da. Jo. Ja, das war hier was von Abel, glaube ich, ne? Oder hattest du, ja, oder war das von dir, Chris? Von bitte? Das war von Abel, ja. Es geht von Abel. Darum, dass hier mehr Leute in offenen Vollzug kommen, damit man halt mehr Platz hat. Im Gefängnis. In Berlin. Ja. Ich meine, ich verstehe das nicht ganz. Sollen die dann zusätzlich zu denen, die nicht eingeherkert werden, weil eh niemand glaubt, dass es was bringt, den sogenannten Intensivtätern, sollen die dann da noch dazu freigelassen werden, oder was? Das wird ja ein Spaß werden. Oh. Ja, wahrscheinlich Hausarrest. Ja, letztens hat doch der, ach, wie heißt er nochmal? Ich vergesse immer den Namen von dem Chef von der Polizeigewerkschaft. Wendt? Ist das Wendt? Ja, ich glaube. Er hat ja letztens sich noch darüber beschwert, dass die Polizisten ihren Job machen, ne? Und dann so viele Richter die Leute dann wieder laufen lassen und wo sich dann so ein Resignationsding bei den Polizisten einstellt, von wegen, ja, wir können hier unseren Job machen, so gut wie wir wollen, aber wenn die Richter dann die Verbrecher wieder laufen lassen, dann warum sollte ich dann meinen Job so gut machen, wie ich will oder wie ich kann? Da scheint es wohl in den Augen der Polizei große Probleme zu geben, dass halt die volle Härte des Gesetzes nicht durchgeführt wird. Ja, Leonie schreibt gerade im Chat, da muss noch mehr Platz für Hate Speech gemacht werden. So, macht Sinn, ja. Vielleicht sollten wir dafür neue Lager eröffnen. Ich meine, man liest doch sowieso links und rechts, dass es keinerlei, bei den Intensivtätern keinerlei Respekt weder vor deutschem Strafvollzug noch Polizei gibt. Was ist denn dann das Signal, dann zu sagen, okay, dann machen wir alles noch laxer? Weiß ich nicht. Verstehe ich nicht ganz. Ja, und da haben wir das Gegenteil. Da ist zu viel Platz da in Hamburg. Die Container stehen leer, werden aber weiterhin unterhalten. Und da hat jemand den total verständlichen Vorschlag gemacht, doch vielleicht, wenn es jetzt kalt wird, und es ist arschkalt hier schon, vielleicht die Obdachlosen da drin unterzubringen. Aber das möchte die Stadt Hamburg nicht. Das muss man sich mal vorstellen. Also da weiß ich nicht, wie ich über sowas urteilen soll, ohne halt, wie vorhin zwar schon gefordert, verfassungswidrige Sachen zu sagen, aber habe ich eigentlich keinen Bock drauf, aber es macht mich sauer, ja, richtig sauer. Ja. Zumal es gibt ja auch in Deutschland so schwachsinnige und unwirtschaftlich. So schwachsinnige Regeln, wie dass die nur so und so viel Tage Anrecht haben auf eine Unterbringung oder halt, weißt, einfach mal einen Raum, um sich zu waschen und mal zu schlafen, statt auf der Straße und so. Und wir haben, wofür unterhalten wir denn diese Kapazitäten? Und dann erzählen wir was von, wir müssen irgendwie Menschenleben und bla, und wir können nicht wegsehen und wir müssen doch helfen. Ja. Und dieses kleine bisschen Zusatzkosten, die das verursachen würde, kriegen wir jetzt nicht hin, oder was? Zeigt eigentlich, wie, ja, dass es halt doch ein Klassending ist, wieder, meiner Meinung nach. Ja, die Reichen haben sich jetzt schön irgendwie ihre Ethik gesund gestoßen an ihrem Flüchtlingsgelaber. Und wenn es jetzt wieder um echte Probleme geht, um pragmatische Lösungen, dann hören die auf einmal gar nicht mehr zu und sagen, das sind wir nicht zuständig, lassen wir mal. Ja, und vor allem unsere Obdachlosen sind ja selber schuld. So nach dem Motto dann, ne? Ja, wenn man einem Flüchtling Hilfe verweigert, dann könnte man ja ein Rassist sein. Aber wenn man einem Obdachlosen Hilfe verweigert, ja, dann ist es nicht ganz so schlimm. Ja, eben steht schon in der Bibel, wenn ich arbeite, soll ich essen. Soziale Marktwirtschaft, ne? Aber das ist ja inzwischen auch, glaube ich, ein Nazi-Begriff, oder? Bestimmt, also. Das ist schon ziemlich krass rechts da. Jetzt noch nicht gehört, aber stimmt bestimmt. Mittlerweile ist ja eigentlich alles. Ja. Everything I don't like is Hitler. Was meinen Sie, warum hier nur Türken arbeiten? Aussage eines DHL-Boten, der in Berlin in Problembezirken zustellt. Die DHL hat diese Woche die Zustellung, ich weiß gar nicht mehr wo, in welchem Teil jetzt genau, aber in einem von diesen Brennpunktteilen da, Neukölln Wedding. Oder was weiß ich. Wedding. Ah. Wedding hat sie die Zustellung eingestellt, weil die Expresszustellung, weil es da halt wirklich Leute gibt, die schon warten, dass der Expressbote kommt, und der kommt ja dann nicht mit billigen Sachen, sondern was weiß ich, dann ist das iPad oder das Telefon, was man irgendwo bestellt hat, was per Express kommt, oder irgendwas anderes Teures. Also man lässt sich selten irgendwie billige Sachen schicken, also passen die diese Express-Leute ab und pressen denen ihre Lieferungen ab. Oder gehen irgendwo hin und checken, ob da bar bezahlt wird, und schlagen dann zu. Und ja, und das ist, also dass die DHL in der Hauptstadt einen Bezirk aus dieser Zustellung rausnimmt, finde ich schon ein ziemlich hartes Stück. Ja. Und was meinen Sie, warum hier nur Türken arbeiten? Ja, das ist die Antwort von dem Fahrer auf die Frage danach. Ja. Deutsche Fahrer würden da überhaupt nicht überstehen, den Job überhaupt nicht überstehen. Hier, im Mai wurde ein DHL-Bote in Kreuzberg mit Verdacht auf Kieferbruch ins Krankenhaus gebracht. Zwei Täter hatten ihn in einem Hausflur niedergeschlagen, ihm Paket und Autoschlüssel abgenommen. Zack, 20 solche Straftaten pro Jahr. Also, ja, wie weit soll das noch gehen? Einen zweiten Kollegen mit auf die Tour schicken. Wo sind wir denn hier? Der Don Alfonso hat ja hat dann ein Bild von einem Radpanzer getwittert. So neue DHL-Zustellbe irgendwie. Treffend. Das ist schon krass. Und halt die Leute in diesen Gegenden beschweren sich auch, dass sie halt dann Express bestellen. Und der Typ legt ihnen halt einen Zettel rein, weil er keinen Bock hat, mit einem iPad da durchs Minenfeld zu laufen, und geht halt nur mit dem Zettel raus und speist den schnell ein und verpisst sich wieder. Und dann müssen die irgendwo hinfahren, wo sie das dann abholen müssen. Ja, was sie eigentlich vermeiden wollten, deshalb haben sie ja Express bestellt. Und dann hier, das Letzte ist halt die Polizeistreife, die anhält und sagt, ja, wir sind hier, um zu checken, dass ihr nicht ausgeraubt werdet. Toll, ja. Da kriegen sie demnächst noch so ein Mail-Telefon. Wie im Krankenwagen. Oh Mann, ey. Ja, oder so wie bei den Präsidenten immer, so Polizeieskorte, so 5 Motorräder, die hinterherfahren. Ja, wahrscheinlich. Und dann steigt der Postbote aus und mit ihm so 2 Schränke mit Knopf im Ohr. Und die gehen dann so gebückt und schützen ihn, bis er am Briefkasten ist. Oh, alternativ könnten die auch einfach direkt den Brief überstellen. Ja, aber das wäre ja dann ohne Stil. Stimmt. Alternativ könntest du auch dem Postboten einfach eine Maschinenpistole geben. Ich kann immer nur wieder Snow Crash erwähnen. Wer das Buch noch nicht gelesen hat, das ist eine ziemlich gute Voraussage, wohin das führt, nämlich in ganz viele Kleinstaaten, die alle Konzernen gehören und denen überall unabhängige Polizei nach dem Rechten sieht. Sehr gutes Buch, Neil Stephenson, Snow Crash. Klingt ein bisschen nach Shadowrun. Ist ein Cyberpunk-Roman, aber so unglaublich humorvoll geschrieben und so fantastisch. Ja, ist eigentlich mein Lieblings-Cyberpunk-Buch. Ja, und in Essen gibt es auch ein Katz-und-Maus-Spiel. Also insgesamt zeigen die letzten Artikel ja ziemlich deutlich, wohin im Moment die Fahrt geht. Ja, also Drogenhandel, mehr Kriminalität, und man darf natürlich nicht drüber reden, aus welcher Ecke das kommt im Endeffekt, oder sollte nicht darüber reden. Ist ja auch, ich fand das ja auch bei dieser Geschichte mit dem Typ, der seine Frau hinter dem Auto dahergeschleift hat, wie alle wieder versucht haben, das unter der Decke zu halten, was das für eine Nationalität und für eine Glaubensrichtung ist, die da irgendwie reingespielt hat. Es ist entwürdigend langsam, wirklich. Und wenn hier die Polizei auch sagt, ja, die haben irgendwie Bunker und da werfen sie ihr Zeug weg, wenn wir die durchsuchen und so, das hört sich für mich auch schon nach Polizisten an, die keinen Bock mehr haben. Ja. Weil die Tricks sind die ältesten der Welt und die kennen die Polizisten. Die würden die trotzdem auch cashen können, aber die machen das wahrscheinlich nicht mehr, weil sie keinen Bock mehr haben. Und Essen ist eh schon so eine Stadt am Rand, finde ich. Also wirklich, wirklich depressiv. Also die letzten Male, die ich da war. Und da gab es ja auch diesen einen SPD-Bezirksbürgermeister, der während dieser ganzen Geschichte irgendwann auch mal Klartext geredet hat. Den hatten wir auch in irgendeinem Stream, in einem Artikel, der gesagt hat, das geht so nicht mehr. Ihr könnt nicht noch, wir haben hier schon fast nur Libanesen und Araber, ihr könnt nicht noch ein Flüchtlingsheim hier hinbauen. Und er hat dafür von der SPD böse Schläge kassiert. Also ja, wenn wir nicht irgendwie wach werden und was ändern, werden unsere Großstädte, zumindest die armen Großstädte, keine lustige Zeit haben in nächster Zeit. Hast du den Artikel drin von dem einen Grünen, den du letztens im Weltraumaffen-Twitter-Chat? Du meinst den? Ja, genau, den. Der bringt das so gut auf den Punkt. Ja, den würde ich am liebsten komplett vorlesen, aber der ist 4 Seiten lang und ich glaube, das lasse ich lieber. Bräuchten wir den Able für. Ja, da bräuchten wir eine Hilfe für. Nee, also ich will auch nicht irgendwie Artikel vorlesen komplett. Das wirklich sollte eine Ausnahme bleiben, finde ich. Aber der ist wirklich fantastisch. Und also du kannst ja mal den letzten, die letzte Seite, letzten Absatz einblenden, weil ich finde allein das Fazit ist fantastisch. Ja, das passt ja auch schon. Ne? Wenn das linksliberale städtische Bürgertum seine moralische Selbsterhöhung überwindet, gibt es eine Chance, den Populismus einzuhegen. Ja, ist ja auch so. Ne? Ja, und das ist ja auch jemand, der schon sehr früh als Grüner halt ausgeschert ist und gesagt hat, es gibt diese Probleme mit Flüchtlingen und ich habe diese Probleme mit Flüchtlingen in meiner Stadt und so sieht es aus. Und er ist dafür ja auch böse gemobbt worden von seiner Partei über die Zeit. Und das kommt halt auch zum Ausdruck, wenn man halt dann diesen abschließenden Artikel oder den abschließenden Absatz im Artikel liest. Der Flüchtlingsdiskurs entscheidet darüber, ob Deutschland den Weg des Rechtspopulismus geht, den das liberale Milieu mit immer größerem Entsetzen und Erstaunen in westlichen Demokratien um sich greifen sieht. Ich habe ein Jahr lang erlebt, welche innere Gegenwehr es verursacht, wenn man sich grundlos als Rassist und unmoralischer Mensch beschimpfen lassen muss. Diese Attacken bekehren niemand. Sie verstärken den Unwillen. Wer ernsthaft unsere Freiheit, unsere Demokratie, das Grundgesetz und das Asylrecht verteidigen will, darf sich nicht darauf beschränken, gesellschaftliche Ächtung anzudrohen und innere Bekehrung zu verlangen. Das wird nicht passieren. Nur wenn das linksliberale städtische Bürgertum seine moralische Selbstüberhöhung überwindet und Toleranz für Andersdenkende auch praktiziert, wenn es weh tut, gibt es eine Chance, den Extremismus auszugrenzen und den Populismus einzuhegen. Wir müssen uns für die Integration unserer Gesellschaft nach innen mindestens so sehr anstrengen wie die Flüchtlinge. Wie für die Flüchtlinge. Und das kann ich alles irgendwie unterschreiben. Ja, das ist ein richtig guter Beitrag. Und das von einem Grünen, da war ich dann doch platt. Also, ich habe langsam echt das Gefühl, dass sich die Politiker mit einem Kopf überlegen sollten, eine eigene Partei zu gründen. Irgendwie die humanistische Alternative oder so. Keine Ahnung. Aber weil so Leute wie der Wagenknecht, Weltraumaffen. ja, oder die Weltraumaffen. Also diese ganzen Leute, die den Kopf irgendwie am richtigen Fleck haben, aber von ihrer Partei irgendwie nur Diss kriegen. Die sollten sich mal zusammentun. Aber das passiert halt Würden leider die aber nicht. auch das kriegen. Es ist ja nicht so, dass diese Leute sich um irgendwas einig werden, nur weil sie ein bisschen vernünftig sind. Also, so eine Allstar-Partei wird es wahrscheinlich nicht geben. Die Partei des demokratischen Patriotismus, ich sag's euch. Wenn ihr mich noch lange ärgert, gründe ich sie. Das könnte mal. Ich weiß nicht, wie viele Leute man dafür braucht, eine Partei zu gründen, Sieben aber oder so. das finde Aber ich ist einen für ein Verein. Verein. Das Problem ist dann zur Wahl zugelassen zu werden. Dafür brauchst du mehr. Dafür brauchst du Unterschriften, ja. Ja, aber dann brauchst du auch eine gewisse Organisation. Zum Beispiel, wenn du dann Landtagswahl machen willst, dann musst du mehrere Ortsverbände und so schon haben. Also das sind... Die Ortsverbände nicht, nö. Aber du musst einen Landesverband haben auf jeden Fall, wenn du zur Landtagswahl willst, ja. Aber du musst, glaube ich, auch irgendwelche Strukturen schon darunter noch. Ne? Ja, du brauchst Stammtische oder sowas, aber du brauchst keine Ortsverbände. Also das okay. Weiß ich auf jeden Fall. Im Fokus braucht man 3 Leute, um eine Partei zu gründen. Okay. Also ich weiß auf jeden Fall von dem... Super. Von den Piraten noch, da gab es praktisch auch keine Ortsverbände. Es gab nur einen in Berlin und eine Zeit lang gab es 2 in Hannover. Aber mehr Ortsverbände gab es in ganz Deutschland nicht. Ja, aber wie gesagt, absolute Leseempfehlung für den Artikel ist auch im Netz verfügbar. Kein Problem. Kommt auch in die Quellen hinterher. Und wir haben ein neues System. Die Quellen werden direkt nach dem Stream zur Verfügung stehen. Versprochen. Ja, und das ist hier die Frau Schröder. Ehemals Familienministerin und ja auch aufgefallen dadurch, dass sie diesen Merkel-Kurs nicht mitgefahren ist. Auch so vielleicht im Rückblick auch echt schlau, dass sie damals die Familienministerin abgegeben hat. Weiß nicht, ob das ihre Voraussicht war oder ob das Zufall war. Aber ich denke mal, das wird wahrscheinlich so Koalitionsgeschacher gewesen sein. Weil das hat sich ja die Koalition geändert von CDU, FDP auf die Große Koalition. Und dann musst du ja, dann will ja jeder da so seine Minister haben. Und dann gibt es noch ein paar CSU-Leute, die du auf jeden Fall irgendwelche Ministerien geben musst. Und die SPD krallt sich meistens diesen ganzen Sozialkram. Also Arbeitsministerium, Frauenministerium, diese Sachen. Wobei aber sie hat danach ja auch ihre politische Arbeit mehr oder weniger auf Sparflamme runtergedreht und Familie. Und äußert sich halt jetzt mit solchen Sachen wie das hier, 10 Thesen zum Islam. Und das ist auch wieder sowas. Es ärgert mich jedes Mal, wenn ich Leute, die ich früher... wirklich scheiße fand. Ich fand die Schröder wirklich scheiße. Wenn die mir jetzt zeigen, dass sie halt vielleicht doch bessere Argumente haben als das, was ich damals geglaubt habe. Irgendwo beißt mich das schon. Also, aber das sind halt sehr, sehr Sachen, die wir eigentlich alle schon mal gesagt haben. Ja, das stimmt auch. Ne? Also Islam ist das, was die Muslime daraus machen, ist absolut richtig. Also ich kann auch auf jeden Fall das Buch von dem Hamid Abdel Samad jetzt über den Koran sehr empfehlen. Ich habe das schon gelesen. Das ist ja auch auf der Spiegel-Bestsellerliste jetzt, glaube ich, irgendwo, zwar nicht auf dem ersten Platz, aber auf jeden Fall mit drauf. Und da zeigt er halt genau die Geschichte, die Entwicklung halt eben von dem Koran, wer den niedergeschrieben hat, die verschiedenen Phasen in dem Leben von Mohammed, sofern es denn gegeben hat. Wie das quasi gelaufen ist, also dass er halt eben da in Mekka angefangen hat und dann friedlich versucht hat, die Leute davon zu überzeugen und dann halt eben sich mit irgendwelchen anderen Stämmen da zusammengetan hat, um da irgendwo Krieg zu führen und irgendwelche Leute zu erpressen. Und das war dann die Medina-Zeit und da kamen dann halt eben die ganzen Sachen mit. Gläubige sind schlecht und müssen enthauptet werden und dieses Zeug. Und das ist also später und es ist auch schon so, dass diese Islamgelehrten, die da als erstes kamen, die haben auch schon die ganze Zeit immer gesagt, dass diese späteren Sachen quasi die früheren überschreiben. Und das ist eigentlich die Interpretation, die da schon ewig vorherrscht. Und wenn überhaupt, dann würde man jetzt quasi ankommen und sagen, nee, wir sehen das anders und es ist nur ein menschengemachtes Buch und da können wir uns rausnehmen, was wir wollen und das ist auch quasi das, wofür der Abdel Samad da plädiert, dass man das so handhabt, weil die Leseweise, die halt eben da vorherrscht, ist halt eben die, das ist das wahre Wort von Gott und die letzte Offenbarung und das, was später da drin steht, das ist halt eben das, was das frühere überschreibt und das ist das, wonach man sich richten muss und das ist dann halt ein Eroberer Mord und Erpressung und alles mögliche rechtfertigende Religion. Ja, Terror ist kein Missbrauch des Islams, sondern eine Interpretation, ist richtig. Der Islam hat sich noch nicht aufgeklärt, ist richtig. Universeller Geltungsanspruch der Scharia ist nicht mit unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung vereinbar, ist absolut richtig. Das muslimische Verständnis von männlicher Ehre ist auch mit Gewalt verknüpft, ist auch richtig. Kopftuch und Burka sind Banner des Islamismus, sehe ich auch absolut so. Einschüchterung durch den Terror funktioniert, ja, das ist auch Sinn und Zweck von Terror. Integration bedeutet auch Assimilation. Weiß ich jetzt nicht, wie sie das meint. Ja, keine Ahnung. DTIP muss sie von Ankara lossagen. Würde ich wahrscheinlich nie tun, weil ich ja quasi, das ist ja eigentlich der Sinn und Zweck, warum es diesen Verband gibt, denke ich mal. Und wir brauchen einen aufgeklärten Islam, ja. Brauchen wir, aber sehe ich so auf die Schnelle hier nicht um die Ecke kommen. Vor allen Dingen nicht, wenn man quasi, das ist ja auch das, was die ganzen Kritiker vom Islam schon seit Jahren sagen, dass es halt nicht hilft, wenn wir uns im Westen auch noch hinstellen und so Sachen machen wie gegen die Ayaan Hirsi Ali wettern oder gegen den Majid Nawaz hier aus England und solche Leute, weil wenn wir schon in Europa sagen, so, ja, nee, das geht nicht, ihr Islamophoben, und ach, ihr könnt das doch hier nicht durch den Kakao ziehen, und ach, ihr könnt doch hier in Europa keine Bilder vom Propheten machen, und ihr könnt doch hier keine, hier den Islam nicht schlecht darstellen, dann ist das halt eben, was sendet denn das für ein Signal an die Leute, die in diesen Gesellschaften leben, wo das alles in Gesetze gegossen ist und so, dieser ganze Mist. Damit ist ihnen doch überhaupt nicht geholfen. Und das wäre erstmal der Anfang, dass wir im Westen erstmal sagen, unsere Werte sind halt eben das Kunstfreiheit und Meinungsfreiheit und so und Glaubensfreiheit. Und da rennen wir jetzt nicht los und drangsalieren hier die Leute, die sich hier irgendwie äußern gegen diese Religion oder die irgendwie ins Lächerliche ziehen oder die ablehnen. Und so weiter und so fort. Ja. Ja, ich bin noch da. Abels Thesenanschlag an die Moschee-Tore, sagt Leonie. Ja, genau, deswegen ist er ja heute nicht da. Der ist unterwegs. In geheimer Mission. Ja, aber ist auch, ich kann das nur unterschreiben, was die Frau Schröder da sagt. Ja, Aras Bacho, der syrische Korrespondent, der Flüchtlingssyrer, der HuffPost hat wieder zugeschlagen. Regelmäßigen Zuschauern ist Aras schon ein Begriff. Es gab ja auch eine Diskussion, ob Aras wirklich existiert. Genau weiß ich das immer noch nicht, aber sein Job ist, der HuffPo Klicks zu bringen, indem er möglichst kontroverse Clickbaits, Überschriften generiert. Was ich auf jeden Fall hier schon mal genial finde, ist, jeder Deutsche sollte Flüchtlingen Geld spenden. Das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken. Ja, was nehme ich denn jetzt? Wein, Flüchtlinge. Ja, aber das ist wieder so richtig. Oh, das ist mit Goethe, ja, das kaufe ich. Die Schickeria-Linke hier, dieser Beitrag. Ja. Und dann, ja, wir sollen Flüchtlingen Geld spenden, das ist ganz wichtig. Angela Merkel kandidiert wieder, darüber freut sich die AfD, weil die denken, dass sie dadurch mehr Wähler bekommen. Doch wir brauchen Politiker wie Angela Merkel, Frank-Walter Steinmeier und Gregor Gysi. Das Beste, was ihr alle machen könnt, ist Flüchtlingen Geld zu spenden. Würdet ihr euer Kind draußen schlafen lassen? Nein, wo bleibt eure Liebe und Menschlichkeit? Ihr solltet euch ändern. Alter Schwede. Ich weiß, das ist nur dazu da, dass ich mich aufrege. Aber trotzdem, diese strunzdumme Frechheit, irgendwie alles durcheinander zu rühren und den Gastgeber zu beleidigen, ist halt echt, finde ich, irgendwie keine gute Idee. Flüchtlinge aus Syrien, Aras Bacho. Finde ich einfach scheiße. Kein Stil. Ja, das fand ich auch ganz besonders toll. Hier regt sich die Taz darüber auf, dass es Stereotype in der Berichterstattung gab über die Kölner Silvesternacht. Und das bezieht sich hier auf eine Kommunikationswissenschaftlerin, die für das Gunther-Werner-Institut für Feminismus und Geschlechterdemokratie der Heinrich-Böll-Stiftung das untersucht hat. Und ihr werdet es nicht raten, sie hat herausgefunden, dass das alles voll rassistisch ist, was wir hier machen. Das ist alles total rassistisch, weil das ja, ne, also überhaupt darüber zu reden. Da fehlen die Stimmen von Expertinnen, von Feministinnen. Hä? Warum? Was zur Hölle? Jeder klitzekleinste Furz, der sich Feministin oder Netzfeministin nennt, hat sich zu dem Thema ausgekotzt. Was soll dieser Blödsinn? Die Vizorek war bei ARD und ZDF, um ihre Oktoberfestgeschichte zu erzählen, zweimal. Was soll das denn? Ja, die meinen, dass ein Zusammenhang zwischen Geflüchteten und sexualisierter Gewalt hergestellt werden. Den haben die Geflüchteten in dem Fall halt selber hergestellt. Ja. Das kann passieren. Dies begünstige die Gefahr der Diskriminierung von Menschen mit Migrationshintergrund. Das ist schon geschlechtergerechte Sprache. Wir fordern ein Ändern der Sprache. Diese ständige Herabwürdigung von Mördern, die hat schon dazu geführt, dass in meinem Stadtviertel voll die Stimmung gegen Mörder ist. Ja. Ist irgendwie ganz schlimm. Entschuldigung. Ja. Und vor allen Dingen das Stereotyp, was man nicht vermeiden braucht, ne? was wieder egal ist, ist das von, ja, Rapecatcher wurde nicht importiert. Rapecatcher war schon immer da. Regt euch nicht so auf. Oktoberfest und so weiter. Männer sind halt scheiße. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass es Ausländer waren. Und auch gar nichts damit, dass das Gunda-Werner-Institut der Heinrich-Böll-Stiftung war. Die würde garantiert nicht irgendwie vorher schon ein Fazit gezogen haben. Das Gunda-Werner-Institut für Feminismus fordert mehr Feminismus. Welche Überraschung. Ja. Duft, ey. War ja, ey. Das ist noch ein längeres Pamphlet hier. Eine Studie. Oh, qualitative Analyse einzelner Sendungen. Was folgt daraus? Literatur, Impressum. Literatur. Täter und Tätergruppen. Sexismus wird nicht als strukturelles Problem diskutiert. Nee, weil das nicht strukturell ist, verdammt nochmal, wenn sich irgendwelche Leute da irgendwo versammeln, um irgendwelche Leute da zu begrabbeln, dann ist das kein strukturelles, verdammtes Problem. Doch, wir Männer, vor allem Männer mit Migrationshintergrund, sind gesetzlich dazu verpflichtet, das einmal im Jahr zu machen. Wusstet ihr da nicht? Der Einsatz visueller Mittel. Ja. Insbesondere Handyvideos der Silvesternacht, ja, was denn sonst? Der Kölner Hauptbahnhof bei Nacht wird zum Symbol, der das Gesagte versinnbildlicht. Der arme Kölner Hauptbahnhof, haben die jetzt Angst, dass er depressiv wird, oder was? Durch Nachtaufnahmen wird Bedrohlichkeit. Der Bahnhof sein. Was soll das denn sonst sein? Also da war ein Stereotyp über Bahnhöfe bedient. Sprache drückt Machtverhältnisse aus. Es ist wichtig, auf einen rassismusgerechten und gendergerechten Sprachgebrauch in den Medientexten zu achten. Ey, ihr seid so DDR, das ist ätzend. Ja. Also, ja. Entscheidend ist es, vielfältige Akteurinnen zu Wort kommen zu lassen. Nein, entscheidend ist es, die Leute zu Wort kommen zu lassen, die was dazu zu sagen haben. Die mir einen Mehrwert bringen als Zuschauer. Ja. Wenn ich irgendwie... Feministin auf aller vielen die ganze Zeit. Das deutsche Gesetz ist gefordert, dass ich bisher Frauen aktiv wehren mussten, damit der Straftat... Nein, Bullshit. Bullshit. Perspektive, die Rechtsprechung wurde jedoch in der Debatte ziemlich bezug genommen und nachsetzt, bla bla bla. Nee. Ja, gut, da hat halt wieder jemand, also auch, ach, dass das schon wieder eine wissenschaftliche Arbeit ist. Wie war wohl die Methode? Ich habe mir die Zeitung angeschaut und die Fernsehen und so. Und da war alles aufgeschrieben, was wir nicht so gut fanden, unserem Narrativ nicht entspricht. Ikonologie. Ach du Scheiße. Begriffe, Metaphern. Ah, okay, nur die hat wirklich auch nur die ersten 16 Tage oder 15 Tage der Geschichte. Und hat sie auch die ersten 3 Tage nach dem Geschehen dieser Ereignisse analysiert? Nein, natürlich nicht. Das wäre zu peinlich geworden. Gab es ja auch nichts. Ja, nur so Social Media. Zu knapp einem Viertel wurden sie als Männer bezeichnet. Es zeigt sich jedoch, dass ebenfalls häufig die Bezeichnung Flüchtlinge, Asylsuchende, Ausländer und Migranten verwendet wurden. Durch diese Bezeichnung wurde eine bestimmte Gruppe konstruiert, von der sexuelle. Oh. Ja, aber Oh. von dieser, Ja, von der Bezeichnung hier aber die, nicht, oder diese, was? diese Handlungen sind von Leuten ausgegangen, die zu diesen Gruppen gehören. Die hatte falsch rum aufgezeichnet. Es ist so, das und das ist passiert und die kamen alle aus dieser Gruppe. Sie sagt, die kamen aus aller Gruppe deshalb. Die hat das Pferd von hinten herum aufgezäumt. War nur Unsinn. Eine relativ Relativ. homogene Tätergruppe. Ja, dann zeigt mir doch bitte die biodeutschen Verdächtigen. Entschuldigung. Echt. Das ist wahrscheinlich das, was Sie hier irgendwie dann wahrscheinlich sehen wollen in den 57 oder so. Dann wahrscheinlich die ganzen Torbens und Stefans und so. Sagt dann hier, lass mal was gegen die QFA machen, bist du dabei? Das mutmaßlich lässt sich bei der Herkunft leicht überhören. Deswegen haben wir das Wort ja, weil es sich so leicht überhören lässt, ihr Trottel. Also, schade, dass Orechow nicht da ist. Der würde den jetzt irgendwie linguistisch in den Arsch treten. Ich kann das nicht so Gibt dich hören. ja Beweiszettel. Was kann Beweiszettel? Ja, du weißt bis heute nicht, wer die geschrieben hat, aber klar. Ja. Angeblicher Beweiszettel. In 3,1 Beiträgen, 3,1% der Beiträge wird darüber berichtet, dass die Opfer sich gewehrt haben. Allerdings so deutlich, dass der Fokus der Berichterstattung auf den mutmaßlichen Tätern liegt. Die Opfer bleiben seltsam abwesend. Bitte, Das ist auch das ist toll. doch Darin völliger zeigt sich zwar, Blödsinn. dass das Diskursfragment Frauen wären selbst dafür verantwortlich, nicht angegriffen werden. Allerdings bleiben Opfer seltsam abwesend. Hä? Ja, also sie ist glücklich, dass es halt nicht heißt, die Frauen hätten sich mehr wehren müssen, aber ihr kommen die Opfer zu wenig vor, was ich wieder psychologisch völlig klar finde, weil niemand möchte gerne vor der Kamera darüber aussagen, was ihm da passiert ist, oder nur Ja. wenige. Ja, und vor allem. Wenn die Anzeige erstattet haben, ne, dann sollten die auch ja eine gewisse Vorsicht darüber walten lassen, was man denn den Medien gegenüber äußert. Außerdem sind da nicht auch irgendwelche, eine wurde doch auch irgendwie da als Rassistin dann irgendwie bezeichnet, weil sie sich dazu geäußert hat, was da irgendwie passiert ist. Ja. Ja, und natürlich gibt es viel mehr sexuelle Gewalt woanders, nämlich in den privaten Haushalten, und die wird ja gar nicht und bla bla bla. Othering, warte mal, da stand was über Othering. Othering Waterboarding. ist immer gut. Warte mal. Indem dies nicht passiert und Konsequenzen fast ausschließlich das Fremdenrecht würde. Jetzt hast du mich verwirrt. Hier, also. Da unten. Fremdrecht betreffend wird offensichtlich, dass hier der Prozess des Otherings wirksam ist. Sexualisierte Gewalt wird kulturalisiert. Ja, weil wir sowas vorher hier nicht hatten. Hallo? Wie oft noch? Wie kann das denn unserer Kultur entspringen, wenn wir solche Vorgänge zum letzten Mal irgendwie vor 100.000 Jahren hatten? Na, was weiß ich, das will ich gar nicht absprechen, dass das vielleicht im letzten Jahrhundert irgendwann irgendwo passiert ist, aber keine Ahnung, also so krass nie. Also nicht in meiner Erinnerungszeit. Sowas habe ich grundsätzlich, ich habe von Massenvergewaltigungen nur aus anderen Ländern gehört als Deutscher eigentlich. Ja, nicht weiter erkennbare Menschengruppen aufgenommen mit dem Handy dienen der Illustration des Gesagten. So sieht es nun mal aus, wenn jemand ein Amateurvideo von einem Vorgang macht, wo keine professionellen Kameras sind. Ja und? Ja. Also ich bin schon der Meinung, dass man heute plus da ruhig mal ein paar Kameraleute hätten hinschicken sollen. Ja, die Personen auf dem Bild sind in Jacken gehüllt, viele tragen Mützen. Es ist nicht klar zu erkennen, welche Geschlechter. Ja, es war scheiß Silvester. Ja, was hast du erwartet? Wollte ich gerade sagen. Also da ist ein Handyvideo von dieser Nacht. Dazu nimmt man die Zeugenaussagen von dem Ganzen und bekommt dieses schlüssige Bild. Ja, als ob Handyvideos irgendwie einfach ja völlig im Vakuum existieren würden und das einzige Beweismittel wären oder so. Also irgendwo, man muss sich einfach überlegen, dass sowohl Zeugen als auch Opfer als auch Polizei so ziemlich dasselbe ausgesagt haben. Irgendwo wird da wohl was dran sein. Die Tante könnte ja jetzt, wenn sie hiermit fertig ist, eigentlich bei DHL anklopfen, ob sie nicht zu deren rassistischer Entscheidung im Wedding keine Expresspakete mehr auszufahren, ob sie da nicht eine Doktorarbeit zu schreiben kann. Hm. Das ist ja auch so, das erfinden die ja auch, dass das kulturell irgendwie bedingt ist. Ja, qualitativer, ja. Jetzt geht's ins Detail. Ich glaube, da ist das Fleisch auch runtergekaut von dem Knochen, oder? Ja, ich gucke noch mal schnell. Kritische Konsequenzen. Als Lösung. Ja, ist auch eine Lösung. Sexualisierter Gewalt im Fleisch. Ja. Ist ja auch zurück daraus gefahren, der Diskriminierung. Zusammenhang so. Tisier, bla. Geht um die Täter und nicht um die Opfer. Ja, was Gina ist das? Lisa Lofing. Aber die Opfer abschieben, oder was? Ein Nein reicht nicht, wie die Debatte um Gina Lisa Lofing gezeigt hat. Verstand oh das. Mann, hier ein bisschen drüber. Noch ein Stück. Ach, ja. Oder? Ja, da. Ja, das ist ja auch super geil. Ja, und ein Schuldspruch reicht auch nicht, wie dir der Fall Gina Lisa Lofink gezeigt hat. Es geht um die Täter und nicht um die Opfer. Wenn in deiner Gegend ein Serienmörder rumstreicht, dann wirst du dir auch wahrscheinlich erstmal Gedanken darüber machen, wer ist das? Bevor du, also du weinst sicher auch um die Opfer, aber das ist menschlich zu sagen, was bedroht mich denn da? Ich habe da was gehört, ja. Ich habe da was im Fernsehen gesehen, was bedroht mich denn da? Und dann fragen die auch nach den Opfern, aber der Reflex ist vollkommen normal. Ja, wenn die Bedrohung weg ist, kann ich mich auch um die Opfer kümmern. Ne? Hört auf, im Chat mit Waffen zu handeln. Gerechtigkeit, Chancengleichheit und Gleichberechtigung hängen unmittelbar zusammen. Ja, das ist der gleiche verquaste. Hier steht MedienmacherInnen. Also die neuen deutschen Medienmacher heißen aber nur neue deutsche Medienmacher. Voll sexistisch. Akteurssternchen Gruppen, ich glaube, ihr spinnt. Kritische Wissenschaftler-Sternchen innen. Oh Gott. Ja, so ein Widerspruch in sich. Ja, auch der ganze Satz, so sind es weitere Akteursgruppen, zivilgesellschaftliche Verbände, kritische Wissenschaftlerinnen, Netzaktivisten, die ein Gegengewicht zu den offiziellen Verlautbarungen von Legislative und Exekutive darstellen können. Seid ihr noch ganz klar? Super geil, ja genau. Wir können ja auch noch ein bisschen Bullshit erzählen zu den Sachen, zu den richtigen Sachen, die die da sagen. Medien sollten ihnen häufiger ein Forum bieten. Noch mehr gute Talkshow-Kohle für Anne. No. Ja, oder halt eben einfach das Ablenken. Ist hey, ich werd Feministin-Pimp. Ich züchte mir so ein paar und dann pimpe ich die an die Medien aus. Das wird cool. Ich weiß ja schon all den ganzen Bullshit, den die reden müssen. Den kenne ich ja aus den letzten 2 Jahren. Okay, ja, wenn jemand Geld verdienen will aus dem Chat, Ladies, schreibt mich an. Meistens gibt es da ja sowieso irgendwie so einen Obermacker. Hier bei Femen hat sich auch hinterher herausgestellt, dass da einer irgendwie der Chef war von dem Ganzen, so ein Typ. Das ist sicher der Hagen. Nee, der ist das sicher nicht. War schon eher so ein Alpha-Tier. Die reden immer bei Ryan Gosling. Vielleicht ist der da beteiligt. Aber die ist hier von Salzburg. Sollte eigentlich meinen, dass die ein bisschen salziger ist. Ich fand das ziemlich salty. Oh ja, Literatur AG, feministischer Sprachhandel in der Humboldt-Universität zu Berlin. Zum Teufel, feministisch Sprachhandeln der Humboldt-Universität zu Berlin. Sprachhandeln, aber wie? Ich hätte das Ding anzünden sollen. Gefällt mir. Oh ja, jetzt habe ich das ja angeklickt. Nachtaufnahmen stellen die Bedrohlichkeit dar. Kann das was damit zu tun haben, dass das nachts passiert ist, Mädchen? So, hast du dir den Gedanken schon mal gemacht? Wahrscheinlich geplant, um die Leute da irgendwie. Feministen zeichnen sich durch eine ausgesprochen niedrige Gehirnaktivität aus. Feministischsprachhandeln.org. Ich glaube, ich spinne. Die Website ist nicht erreichbar. Glück gehabt. Ja, aber super, super Quellenverlinkung hier, Leute. Ist halt wissenschaftlich, ne? Wird nichts mehr gesprachhandelt. Yes. Tja. Tja, oder habe ich irgendwelche Schmutzzeichen? Ja, nochmal probieren, aber. Sprachgebrauch, verspricht Diktionär, ist das ja alles. Medien und Migration, Repräsentation des Fremden im europäischen Kontext. Übung und Anleitung zu einem guten Drehbuch. Hä? Was? Was zum Teufel? Das ist ein Drehbuch oder was, das die da geschrieben haben, um irgendwelche Fiktionen zu verkaufen. Also wenn man gar nichts weiß drüber, wie man ein Drehbuch schreibt, dann sollte man das Buch lesen, das sie da verlinkt. Was das mit ihrem Scheiß zu tun hat, weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich geht es darum, so wie man was vernünftig inszeniert und darauf hat sie dann Bezug genommen oder so. Ja, Narrativ, Scheiß, ja. Aber wie gesagt, das Buch ist wirklich gut. Standardwerk. Bielefelds Transkript. Politische Grundsätze, ja, auf den Kram beziehen sich dann wieder wahrscheinlich mit dem Punkt von wegen, ja, man darf ja die Herkunft der Täter nicht offenlegen. Es sei denn, es hat irgendeine Relevanz. Ja, wenn es nach denen geht, nie Relevanz. Es muss ja schon eine gewisse Relevanz haben, wenn man etwas noch nie hatte und das plötzlich vorkommt das und das nur eine bestimmte Tätergruppe ist. Ja. Die sind jetzt anders. Ja, wie gesagt, Feministen zeigen sich durch niedrige Hirnaktivität aus. Geschlechterdemokratie. Das ist wahrscheinlich so wie Social Justice nochmal was dran. Geschlechterdemokratie, ja, du Kacke. Demokratie. Das ist, es gibt so Worte, die brauchen keine, die müssen keine Composites sein, so wie Gewalt. Da brauche ich nicht Gewalt gegen Frauen sagen. Vor allen Dingen. Genauso muss ich nicht Frauendemokratie, Männerdemokratie, Geschlechterdemokratie, Blondendemokratie, Rothaarigendemokratie. Also Demokratie ist ja eine Herrschaftsform. Oh. Und was hat Geschlecht mit einer Herrschaftsform zu tun? Oder meinen die das jetzt auch irgendwie, dass es die Geschlechterdemokratie ist, sowas wie die Diktatur des Proletariats oder was? Und gab es nicht bei uns sogar einen statistischen Überhang? Gibt es nicht sogar mehr Frauen als Männer, ja, insgesamt, dann haben wir doch Geschlechterdemokratie. Dann wählt doch alle dasselbe. Dann gucken wir aber dumm. Ja, macht. Also war zumindest so, ich weiß nicht, wie es jetzt mittlerweile ist. Es kann sein, dass mit den Menschen, die wir geschenkt bekommen haben, dass sich das in ein bisschen andere Richtung... Aber nicht, es fällt denen aber auch nicht auf, dass die Männer halt auch nicht alle zusammen eine Partei wählen. Das ist ja auch nochmal... Das wird ja, der Mann ist ja dann auch wieder in der Diskussion so ein monolithischer Block, was ja, völliger Bullshit. Das haben die auch nicht gereiht, als ich mich darüber beschwert habe, ist, dass halt eben ist, was die Männerpolitik ja nicht gibt und Männer auch keine Männerpolitik machen, sondern aber Frauen halt ständig Frauenpolitik machen bei Twitter. Und da habe ich dann auch so Kommentare gekriegt wie, hey, so mit Schminke oder was? Ja, dann hole ich mir noch mal das Video vor. Oh je, yeah, ja, stimmt. Wir haben ja heute auch noch ein Video, das wir uns anschauen wollen mit euch. Mit einer ganz tollen Frau drin. Wie wir das so oft haben. Aber keine Angst, das ist nicht die Julia. Nicht, dass ihr Angst kriegt. Nee, viel eloquenter, viel, viel näher an der Realität als die Julia. Das ist auch nicht schwer. Eben. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass das irgendwie wirklich einen Unterschied macht. Ja. Also siehst du mal, ich bin genauso gespannt vor 8. Hat er richtig durchgehetzt. Ja, war ja auch nicht so viel. Was? Leverkusen Moskau 1-1, oh mein Gott. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, 2014 hat auf dem Lindauer Treffen der Wirtschaftsnobelpreisträger Mario Vargas Llosa vor jungen Menschen gesagt, die Bereitschaft, mit denen zusammenzuleben, die anders sind, war vielleicht der außergewöhnlichste Schritt auf dem Weg des Menschen zur Zivilisation, ein Schritt, welcher der Demokratie vorausging und sie überhaupt erst möglich gemacht hat. Ja, ist dem so? Eigentlich haben sich ja wohl eher die zusammengeschlossen, die erstmal dasselbe wollten, ne? Ja, und außerdem war das nicht auch in den ersten demokratischen Gemeinschaften so, dass da noch längst nicht jeder mitbestimmen konnte. Natürlich. Und auch die Gruppe der Leute ziemlich homogen war. Ist da, selbst bei uns war es ja lange an Landbesitz zum Beispiel gekoppelt. Was heißt, ja. Und was die frühen Demokratien angeht, sowieso Vollbürger durften wählen, also keine Frauen, keine Sklaven, keine Tagelöhner, Wanderarbeiter oder Zugereiste. Der Geldadel. Mich hat diese Aussage berührt, weil sie noch einmal zurückkommt auf das, was uns ausmacht, was wir vertreten, nämlich, dass diese Bereitschaft Voraussetzung dafür ist, dass Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, Achtung der Menschenwürde für jeden und jede und für Frieden, dass diese Voraussetzungen da sind. Ergibt dieser Satz einen Sinn? Ich glaube nicht. Nicht so richtig, nee. Ich bin auch vielleicht nicht der Einzige, der das nicht verstanden hat. Uns ja. Und wir am Anfang, ist das Plural des Majestates oder Regierung oder wer? Oder redet sie am Ende von den Deutschen? Weil dann wäre es irgendwie ziemlich mau. Ach, Entschuldigung, ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Viele Menschen machen sich in diesen Tagen Sorge um die Stabilität unserer so gewohnten Ordnung. Und ich glaube, etwas mehr als ein Vierteljahrhundert, nachdem wir alle den Fall der Mauer erlebt haben, nachdem Deutschland wieder vereint wurde, nachdem wir alle diese Werte leben konnten, nachdem die europäische Einigung vollendet werden konnte mit den mittel- und osteuropäischen Ländern, stellt sich plötzlich heraus, dass das, was wir für selbstverständlich gehalten haben, so selbstverständlich nicht ist. Dass der freiheitliche, demokratische Rechtsstaat, dass die soziale Marktwirtschaft, dass das Gewaltmonopol des Staates und dass die Bereitschaft, jeden und jede, jeden Bürger und jede Bürgerin als Teil des Volkes zu begreifen, nicht mehr so da ist, wie das eine Weile lang ganz selbstverständlich schien. Ja, und woran könnte das wohl liegen? Was das bedeuten soll, also wenn sie gerade jetzt von Bürgern redet, also mir war das noch nicht bewusst, dass man als Bürger jetzt irgendwie, ja, Gewaltmonopol, was? Keine Ahnung. Wir haben einen funktionierenden Niedriglohnsektor. Warum gibt es auf einmal so viel Unwillen? Weil immer mehr Leute sich finanziell und existenziell bedroht sehen, Angela. Das merkst du nicht, aber ist so. Was heißt das für uns? Das heißt für uns, noch einmal zu schauen, in welchem Umfeld findet diese Diskussion statt. Und da hat sich etwas verändert. Neben der fortschreitenden Globalisierung findet diese Diskussion auch in einem völlig anderen medialen Umfeld statt. Und ich glaube, wir dürfen das, was da passiert im Zusammenhang mit dem Internet, mit der Digitalisierung, und das ist Teil unserer Realität. Das ist erstmal Neuland. So gerne ich das wieder abschaffen würde. Ja, also man merkt schon so ein bisschen, worauf sie hinaus will. Ne? Irgendwie auch besorgte Bürger im Internet oder so, die da irgendwie das Gefühl haben, dass die Gesellschaft nicht mehr für sie da ist. Ich weiß nicht, wie sie darauf kommen. Könnte es vielleicht damit zusammenhängen, dass man sich verbiegt, wie es nur geht, um es irgendwelchen Neuankömmlingen recht zu machen und ja kein böses Wort irgendwie zu sagen und irgendwelchen Aktivistinnen, die da irgendwie fordern können, dass man das ganze Strafrecht ihren Gutdünken nach umpuzzelt, damit sie da weniger Verantwortung tragen oder alle Verantwortung irgendwie auf andere Leute abwälzen können. Ja, mag es so sein. Nicht unterschätzen. Wir haben Regelungen für alles, was Pressefreiheit ausmacht, die Sorgfaltspflicht der Journalisten und vieles andere mehr. Und wir haben heute viele, die Medien wahrnehmen, die auf ganz anderen Grundlagen basieren. Die Sorgfaltspflicht der Journalisten, dass man da, keine Ahnung, sorgfältig in seinem Browser eingibt, We Hunted the Mammoths, und dann seinen Artikel über Gamergate daraufhin ausrichtet. Oder sorgfältig so sinnlose Bomben streut wie Aras Bajo oder so. Ja, oder sorgfältig zum Weltmännertag irgendwas über Mansplaining schreibt. Und ich will daran nicht die einzige Ursache sehen, aber ich will nur darauf aufmerksam machen, dass Meinungsbildung heute grundsätzlich anders erfolgt, als das vor 25 Jahren erfolgt ist. Dass heute einen Deckel auf den Medien hatten und so. Ja, das ist nämlich heute demokratisiert. Da kann jetzt jeder losrennen und irgendwo was reinschreiben, was er erlebt hat und so. Und das sind aber alles Fake News, oder? Wenn ich mir die Sachen vom Danisch da zum Beispiel durchlese, dann steht da auch mehr Sinnvolles drin als in jeder Zeitung im Moment. Fake-Seiten, Bots, Trolle, Meinungsbilder verfälschen können. Ich glaube, jetzt gerade eben sogar Fake-Seiten gesagt, oder? Verstärkungen. Das hört sich so scheiß auswendig gelernt an. Durch bestimmte Algorithmen stattfinden. Und wir müssen lernen, uns damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, dies könnte auch eine spannende Wissensverstand, Meinungsbildung heute grundsätzlich anders erfolgt, als das vor 25 Jahren erfolgt ist? Dass heute Fake-Seiten, Bots, Trolle Meinungsbilder verfälschen können? Amen. In Wahrheit bin ich die beste Kanzlerin aller Zeiten. Und diese Fake-Seiten und Meinungsbilder verfälscht. Eigentlich habe ich nur gute Ideen. Und gehen Sie häufiger in die Kirche, schauen Sie sich mal ein Bild an, singen Sie mein Lied. Dass heute sich selbst regenerierende Meinungsverstärkungen durch bestimmte Algorithmen stattfinden. Und wir müssen lernen, uns damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, dies könnte auch eine spannende Frage für dieses Haus sein. Ich kann diese Debatte heute natürlich nicht führen. Ja, da habt ihr es, Leute. Die Bundeskanzlerin sagt, diese Fake-Seiten und Meinungsbilder, die da gemacht werden, das wäre eine spannende Debatte für unseren Bundestag. Man da nicht was gegen machen kann. Ja, warum nicht auch mal über Grundgesetzartikel diskutieren? Ne? Let's talk about Meinungsfreiheit, Baby. Ja. Wie viel wollen wir wetten, dass in dem entsprechenden Antrag das Wort Gamergate steht? Na, weiß ich nicht, ob wir es so weit schaffen. Ja, aber ganz sicher. Antifeminismus. Ja, aber wenn das dann da drin steht, dann hoffe ich, dass es vielleicht dann doch Journalisten gibt, die das auch noch mal hinterfragen. Aber Ich bin von einfältigem Gemüt, ich weiß. Aber wir müssen wissen, um Menschen zu erreichen, um Menschen zu begeistern, müssen wir mit diesen Phänomenen umgehen und wo notwendig sie auch regeln. Und deshalb unterstütze ich auch die Ansätze von Justizminister Maas, von Innenminister de Maizière, Hassreden, Frau IMK Hane, vernichten und mit der Menschenwürde nicht in Übereinstimmung zu bringende Dinge anzusprechen und alles zu unternehmen, um das zu unterbinden, weil das unseren Grundsätzen widerspricht. Unterbinden? Pre-Crime oder was? Alles zu unternehmen, das zu unterbinden. Da läuft es im Eiskalt den totalen Meme-War. Ja, also wir haben heute schon darüber gesprochen, wie sich die Grünen Gewalt gegen Frauen vorstellen, nämlich als Hassrede im Internet gegen Feministen und so weiter. Das ist dann hier so Krams. Alles unternehmen. Diese Sorge um die Stabilität wird natürlich auch verstärkt durch das, was um uns herum passiert. Populismus und politische Extreme nehmen in westlichen Demokratien zu. Ja, das politische Extreme zunehmen, das habe ich gerade gemerkt in dem, was du gerade gesagt hast. Das war auch in den 30ern so und so. Ich meine, das ist immer so, wenn man versucht, den Rahmen abzuschöpfen und den nur an einige zu verteilen. Dann werden die unten irgendwann zickig. Hass, Streitkultur, demokratische Streitkultur, die wir brauchen, die wir auch in diesem Hause praktizieren. Wir haben ja gerade eben ein Stück davon gehört. 80% Abnickschuppen und dann von Diskussionen sprechen. Ey. Ja, 100% Zustimmung. Wollte ich gerade sagen. Änderung vom Sexualstrafrecht. Ja. Also beim 100%-Dingens kann mir kein Mensch sagen, dass da eine Streitkultur geherrscht hat. Nee, hat auch nicht. Die haben sich vielleicht über Details gestrichen oder gestritten oder haben sich darüber gestritten, ob diese Sache mit den Gruppenvergewaltigungen, ob das rassistisch ist. Darüber haben sie sich gestritten. Das muss selbstverständlich sein, damit müssen wir uns auseinandersetzen. Aber es muss im Geiste des Respekts vor der Würde des jeweils anderen stattfinden. Das ist das Wesentliche und das passiert eben an vielen Stellen nicht mehr. Ja, und das bedeutet dann wieder genau das, was ihr euch darunter irgendwie vorstellt. Geistesrespekt vor der Würde des anderen. Das ist genauso wie dieses Ding ganz vom Anfang da mit dieser Lina. dieser Spruch von wegen, ja, aber du nimmst mich nicht ernst oder so. Das ist auch so ein Kram, was du hier irgendwie sagen kannst. So, ja, aber meine Würde. Du kannst doch nicht sagen, dass das alles Quatsch ist hier irgendwie, was ich machen will, meine Reformen oder meine Politik oder so. Das ist Hassrede und meine Würde. Wir haben ja die besorgniserregenden, alarmierenden Ereignisse in der Türkei. Ich will hier ganz offen sagen, der Putschversuch ist zu verurteilen, das hat die Bundesregierung gemacht, das hat die Europäische Union gemacht. Und gegen jede Form von Terrorismus ist vorzugehen und das macht die Bundesregierung. Wir haben in über 4000 Fällen Verfahren gegen PKK-Angehörige aufgenommen, aber unser Rechtsstaat kommt eben zu Urteilen, die die Politik nicht zu beeinflussen hat. Und diese rechtsstaatlichen Urteile sind dann auch zu akzeptieren. Aber Frau Schwesig, Herr Maas. Ja, das muss man auch nochmal sagen. Das müssen wir den Parlamentariern im Bundestag nochmal sagen, dass unsere rechtsstaatlichen Urteile zu akzeptieren sind. Geile Aktion. Die Bundesregierung ist genauso wie jeder in Europa dem Kampf gegen den Terrorismus verpflichtet, meine Damen und Herren. Kommt jetzt auch noch was Kritisches an Erdo oder war das der Abschnitt Türkei? Ja, da wird gleich noch so ein bisschen dazwischen gerufen. Rechtfertigt nicht die Einschränkung der Pressefreiheit, die Verhaftung von Tausenden und Abertausenden von Menschen. Und insofern müssen wir das deutlich kritisieren und gleichzeitig, dafür werbe ich allerdings auch, den Gesprächsfaden mit der Türkei aufrechterhalten. Ich begrüße außerordentlich die ja nicht einfache Reise des Bundesaußenministers. Und wie ich werde den Gesprächsfaden natürlich aufrechterhalten mit der Türkei, denn wir haben auch ein Interesse daran, mit der Türkei in einer vernünftigen Art und Weise zu kooperieren. Das schließt aber nicht aus, dass das, was alarmierend dort zu sehen ist, klar angesprochen wird, meine Damen und Herren. Wir haben im Zusammenhang mit der Krim und der Ukraine den Bruch des Völkerrechts und die Verletzung der territorialen Integrität eines Landes. Und leider sind unsere Gespräche über die Umsetzung der Minsker Vereinbarung noch nicht so weit gediehen, wie ich mir das wünschen würde. Wir haben in Syrien eine Situation, die uns jeden Tag beklommen macht, wenn man das sieht, was in Aleppo passiert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt zu viele Indizien dafür, dass wirklich hier bewusst auch Krankenhäuser und medizinische Einrichtungen bombardiert werden. Und mit Verlaub, das ist international verboten. Das ist strafrechtlich zu verfolgen und das muss das Assad-Regime auch wissen. Und es ist sehr bedauerlich, dass Russland dieses Regime unterstützt, meine Damen und Herren. Dennoch werden wir natürlich auch hier immer wieder alle Versuche unternehmen, um politische Lösungen zu finden, auch wenn es noch so aussichtslos erscheint, wie es im Augenblick ist. Ja, also ich glaube auch, das Wichtigste war eigentlich zum Anfang, dass mit den Zwischenrufen kam, glaube ich, noch ein bisschen später, wo sie sich da über diesen Flüchtlingsdeal nochmal in ihrem Halbsatz erwähnt, den sie mit Erdogan gemacht hat. Ich finde das so lächerlich. Also wenn man die Bilder aus der Südosttürkei sieht, von den abgerissenen Stadtvierteln und hört, dass alle kurdischen Bürgermeister abgesetzt werden in den kurdischen Gebieten und da nur so ein laues, oh, wir finden das nicht gut, aber dann gleich auf den Assad einprügeln, als wäre er irgendwie der Hitler vom Mittelmeer da unten. Ich weiß nicht. Ja, also ich breche das jetzt mal ab, denke ich mal. Ne? Also das ganze Ding geht noch eine halbe Stunde. Nee, da hat ja dann irgendwie, was war der Zwischenruf? Schande hat die eine gerufen, als es um diesen Flüchtlingspakt nochmal ging. Ne? Ja. Schande, Schande. Und dann hat Mutti geantwortet, seien Sie mal ganz vorsichtig. Jetzt. Ja, genau, ja. Wir haben irgendwie bla, aber seien Sie mal ganz vorsichtig. Das fand ich auch sehr bezeichnend so. Wie so eine, ich komme dir schon, ja, wir kriegen euch schon noch, habe ich ja gerade gesagt, ne? Wäre ja noch schöner, wenn jeder seine Meinung sagen könnte. Hassrede, ja. Wir verbieten euch schon. wie gesagt, ich erinnere noch mal dran, dass die Amadeo-Antonio-Stiftung auch schon die da oben sagen uns nicht die ganze Wahrheit als Hassrede eingestuft hat. Das stößt alles in eine Richtung. Fake News. Habe ich auch die Woche getwittert. Erst heißt es die ganze Zeit irgendwie, die besorgten Bürger bilden sich eine Lügenpresse ein und jetzt gibt es auf einmal überall Fake News. Was von den beiden Geschichten ist denn jetzt wahr? Ja, die mit den Fake News, ne? Nicht die mit der Lügenpresse. Genau, ist jetzt die Fake News wahr oder die Lügenpresse? Oder liegt das vielleicht am Ende daran, dass die Presse komplett den moralischen Kompass verloren hat und nur noch der Scheiße hinterher rennt, die ihre Zielgruppe lesen will? Und damit polarisiert sie die Gesellschaft immer schön weiter. Ihr macht das echt toll. Ihr habt das echt drauf. Ihr spaltet das Land noch komplett in den Arsch. Ja, sagte die Lügenpresse, alles Fake News. Ja, da sind wir durch mit dem Programm für heute. Es ist 7:55. Ich fühle mich fast wie ein Cheapo, wenn wir jetzt einfach aufhören. Redet ja. Abel sonst echt eine Stunde lang? Naja, normalerweise haben wir mehrere Quellen auch. Ja. Also die Frage ist, ja, oder ob wir noch irgendwas haben. Also es gab ja neulich auch mal, es war in der Woche, wo ich nicht da war. Was mir noch einfällt, wir können kurz noch über den Edeka-Skandal lachen. Weiß nicht, ob das alle mitgekriegt haben da draußen. Da haben wir jetzt leider gerade nichts zum Einblenden. Edeka hat einen Weihnachtswerbespot gemacht, in dem irgendwie das Wort muss relativ präsent ist. Ja, genau. Und, auf dem Nummernschild? Nee, es ist in dem Spot sehr präsent. Gleich so, auch vom Text insgesamt, her. Ja. Mhm. Ja, okay. Und dann kommt halt ein Auto angefahren und das hat den, irgendwie das Kennzeichen MUSS. Und eine, die Chefin von der Bildung hier, Landesmedienbehörde, wo war das? War das Niedersachsen? NRW? Irgendein Bundesland. Also die Tante hat auf jeden Fall darin versteckte Botschaften gesehen. Also bei MUSS kann sich ja schon jeder überlegen, was sie da wohl gesehen hat. Ja? Und dann nicht. Aber aus dem Grund ist das SS im Nummernschild in Deutschland ja auch verboten. Also das ist. Jetzt nicht ganz so abwegig, ne? Nur also aber, mit dem SS. Aber dass das in einem klaren Zusammenhang zum Text des Spots steht, ist auch klar. Ja. Und dann kommt später noch ein Fahrzeug. Was war da? Da war es ein Nummerncode. Also einmal war es irgendwie die 84 oder so. 3849, glaube ich. Ja, genau. 84 ist Heil Deutschland, glaube ich. Ja. Und die 3 und die 9, die stehen für irgendwelche weißen christlichen Werte. CI, Christian Identity, also Antisemitismus. Ach ja, also ja, das hat die arme Frau hat also diese ganzen Sachen in diesem Spot gesehen und ist damit an die Medien und hat dann auch noch ein Interview irgendwo im Öffentlich-Rechtlichen darüber gegeben. Es ist, ist auch wirklich durchzogen. Ne? Also da geht so ein Junge, geht da auch durch, also beim Weihnachtsbaum kaufen, durch so eine verschneite Gegend, also weißer Hintergrund und der trägt eine rote Mütze dabei. Also eindeutig stellt er da den Grand Dragon von einem KKK dar und im Kontext seiner weißen Gegebenheiten ist ganz klar rassistisch. Also. Der YouTube-Kanal Bohemian Browser Ballet, der ist ja öfter schon mal positiv aufgefallen. Die haben auch ein sehr schönes Video gemacht, wo sie ganz klar darstellen, dass die Geschichte dieser Landesmedienstellenleiterin von Nazi-Symbolen durchzogen ist. Ja, also und auch selbst wenn man ihren Namen zusammenzieht, ja, Bamberg, kommt SASS dabei raus und Bamberger heißt sie auch noch und in Bamberg war ja eine berühmte Führerrede und so. Also das ist ein sehr lustiges Video. Das zeigt, wie absurd dieser Blödsinn schon ist. Kann ich nur empfehlen. Ja, also ich hätte noch diese Kleinigkeit, das will ich jetzt zwar nicht als Video abspielen, aber das ist hier irgendwie vom Bundesministerium für Familie, Frauen, Senioren, Jugend. Und die Blocker. Da geht es hier halt um so Flüchtlingshilfe, alle möglichen fröhlichen Menschen, die hier Status of Friend hier die Leute unterstützen. Und was ich hier vor allen Dingen bemerkenswert fand, war diese Liste von Organisationen, die da in Sinne von diesem Kram hier unterstützt werden vom Bundesministerium. Und das sind dann hier so Sachen wie hier nämlich die DTIP. Ist ja auch mit bei. Sahara der Muslime. Und die türkische Gemeinde in Deutschland. Und wo ich jetzt nicht weiß, was die mit Flüchtlingen hier im Moment am Hut haben. Also, soweit ich weiß, gibt es noch keine Flüchtlingswelle aus der Türkei, also jetzt mit Türken. Könnte zwar jetzt noch kommen, aber... Ja, die Zahlen sind schon hochgegangen. Also noch nicht irgendwie kritisch, aber die Zahlen sind deutlich gestiegen von türkischen Asylbewerbern seit dem Putsch. Hm. Ja. Bleilo merkt im Chat an, guck mal, wie viel Reichweite das Bundesfamilienministerium hat. Und ich muss sagen, 543 Aufrufe sind jetzt nicht die Hölle. 1384 Abonnenten. Oh. Die haben wir überholt. Wir haben das BMFSFJ bei den Abonnenten. Ah ja, wer weiß, vielleicht haben sie inzwischen ein paar mehr. Vielleicht sind die auch so ein Slow-Grower wie wir. Nee, das habe ich jetzt gerade aufgerufen. Das ist als Aktuell. Ah, okay. Cool, dann haben wir sie geknackt. Ja, man muss sich auch an kleinen Sachen freuen. Ja, aber für mich gibt es auf jeden Fall keine Rechtfertigung dafür, um an die DTIP irgendwelches Geld zu überweisen. Ja, zumal auch Nordrhein-Westfalen die Zusammenarbeit eingestellt hat im Bildungsbereich, gerade wegen der Probleme, die die DTIP mit ihrer Ideologie macht. Ja, schon gar nicht zur Integration von irgendwelchen Leuten, die aus anderen Ländern kommen. Deutschland. Ja, okay, das war auch schon quasi das. Ja. Das war halt noch eine Quelle aus dem vom 13., wo ich nicht da war. Ah, okay. Nee, sonst noch irgendwas passiert, was wir nicht angesprochen haben? Stille. So, dann können wir jetzt noch... Leilu hat uns geknackt, übrigens. Oh. Mit den Abonnenten. Echt? Den laden wir nicht mehr ein. Kannst du dir mal die Mod-Rechte wegnehmen? Ich möchte doch den Account at real small price chillen, der die letzten Tage mit sehr lustigen Memes zu den Weltraumaffen aufgefallen ist. Er hat gesagt, wir seien eine Inspiration für ihn und dann scheint er uns ja zu hören. Dann sage ich mal hier, vielen Dank für die coolen Memes. Habe ich echt sehr gelacht, vor allem über die DDR-Briefmarke, die fand ich echt klasse. Ja, und dann sind wir durch für heute Abend. Erstaunlich, aber wahr. Unter 3.300 Abonnenten hat Bleilo. Krass. Ja, Bleilo, was kostet das denn? Schreib mal im Chat. Ja, wenn Bleilo wieder auskuriert ist, wird er ja hoffentlich auch wieder öfter bei uns dabei sein. Und noch jemand ist abwesend. Ich habe keine Ahnung, warum der abwesend ist, den ganzen Stream. Ich knister mal mit den Leckerchen. Vielleicht kriege ich ja noch dazu was zu sagen, bevor wir aufhören. Aber sonst, eben Stapel war ja noch dabei. Am Anfang hat er sich hier lautstark beschwert, als wir noch im Vorgespräch waren. Und dann habe ich was gesagt, was er nicht hören konnte, und dann war Ruhe. Ja, Feige. Tja, Leute, sieht nicht gut aus heute. Wenn der Herr mal schläft und keinen Bock hat, dann hat der Herr keinen Bock und schläft. In dem Sinne, weiß ich nicht, hat jemand noch was zu sagen oder sagen wir gute Nacht? Kannst du noch mal den Namen von dem Meme-Menschen sagen? At real small price, alles in einem Wort. Achso. Alles klar, dankeschön. Bitteschön. Ja, und mit dieser Information verabschieden wir uns bis nächste Woche. Haltet die Ohren aufrecht wegen irgendwelchen Ansagen zu Sonderstreams. Und macht's gut. Schöne Woche. Tschüss. Chris? Ja, ciao.